Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Ja, herzlich willkommen zu unserer Diskussion zum Thema Vollgeldkritik heute am 25. Februar 2015. Es ist 20.42 Uhr. Die AG Geldordnung hat zusammen mit AG Wirtschaft eingeladen zu diesem Gespräch, bei dem wir zwei Experten haben. Einer hat momentan noch technische Schwierigkeiten, aber wir sind in der Lage, ihn zu lesen. Insofern wird hier die Kommunikation auf jeden Fall mal stattfinden können. Ansonsten haben wir den Bene hier, der uns eine Übersicht über seine Kritik an der Vollgeldreform bringen wird. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich habe mich ja schon länger nicht mehr blicken lassen hier in der AG. Das ist meines Zeitmangels aufgrund des Studiums geschuldet. Und ja, ich finde es aber toll, dass man hier nochmal die Diskussion weiterführt und die Debatte nochmal weiterführen. Und zum einen, ich denke, die meisten wissen schon, worum es geht. Aber um das vielleicht für die Leute, die noch relativ neu sind und einige Dinge noch gar nicht kennen, vielleicht mal einen kurzen Umriss, was die Vollgeldreform eigentlich möchte. Es gibt die verschiedensten Autoren, es gibt die verschiedensten Konzepte, aber zentral ist eigentlich die Kritik an unserem bisherigen Kreditgeldsystem, dass Banken relativ autonom Geld schöpfen können über Kreditvergabe und Ankauf von Vermögenswerten, von Aktiva. Und da wird eben kritisiert, dass diese Chiralgeldschöpfung der Banken zum einen prozyklisch inflationäre Kreditblasen verursachen würde, die sich dann eben auf Vermögensmärkten entfaltet und das Platzen der Blase dann Arbeitslosigkeit und den Schrumpfungsprozess induziert. Und die Reformen schlagen dann eben eine Geldmengensteuerung vor, beziehungsweise sie wollen, dass die Banken kein Geld mehr schöpfen dürfen und die Zentralbank ganz alleine das Geld in Umlauf bringt. Dann wird behauptet, dass das Bankensystem durch die Kreditgeldschöpfung, durch das Chiralgeldsystem, dass das Bankensystem dadurch instabil ist, und zwar einfach systemimmanent aufgrund des Systems, und dass die Reform das eben beheben würde und dass Bankruns dann nicht mehr möglich seien. Weiter wird dann argumentiert, dass dadurch, dass Geld ja nur durch Verschuldungen in Umlauf kommt, würde eine hohe Verschuldung in der Ökonomie unausweichlich sein. Und man könne das eben durch schuldfreie Geldemissionen lösen. Außerdem gibt es noch die Argumentation, dass der Bankensektor dadurch, dass er Chiralgeld schöpfen darf, einen ungerechtfertigten Gewinn erwirtschaften könne. Also so ähnlich wie die Zentralbank ja eine Seigniorage erwirtschaftet, da wird das dann eben auf den Bankensektor übertragen. Könne der Bankensektor wie die Zentralbank über den Münzgewinn eine ungerechtfertigte Bankmarge erwirtschaften. Und dann gibt's noch einen letzten Punkt, was wir hier in der AG schon zu Genüge eigentlich widerlegt haben, so die gängige Zinskritik, dass nur innerhalb unseres Schuldgeldsystems, das auch immer mit einem Zins verbunden ist, ein Wachstumszwang entstehe, der daraus resultiere, da die Zinsen in der ursprünglichen Geldmenge, die emittiert wird, ja gar nicht vorhanden wären. Man könne die nicht am Ende der Periode zurückzahlen. Und das haben wir ja aber schon ausreichend widerlegt. Aber da gibt es eben auch Autoren, einige, die das so behaupten und die dann eben behaupten, dass mit dem Vollgeldsystem das was gelöst werden könnte, weil eben Geld zinslos und schuldfrei in Umlauf kommt. Und ja, Arne hat mich gestern Nachmittag noch dazu gedrängt, ich soll hier fünf Thesen kurz aufstellen. Dann habe ich ihm das per Skype rübergejagt und er hat dann da im Wiki was zusammengeschrieben. Gäbe eben die Möglichkeit, dass man sich daran jetzt orientiert und da die einzelnen Themen abkloppt. Das ist zwar schade, ich hoffe mal, dass Martin vielleicht noch später dazukommen kann, weil er dann eben noch vor allem die Rolle von Vollgeld, von so einer Vollgeldreform in einem internationalen Währungssystem erörtern könnte. Aber falls er später nicht dazukommen kann, dann kann ich das auch noch ein bisschen ausführen. Und vor allem auch die monetär-keynesianische Zinstheorie, die meines Erachtens da auch ganz hilfreich ist zum Erklären. Genau, das so, was wir bisher in der AG eigentlich noch gar nicht gemacht hatten. Okay, soll ich jetzt übernehmen? Ich bitte darum. Ja, ich hatte den Bene gebeten, dass er aus seinem Papier fünf Punkte herausgreift, an denen wir gewissermaßen die Diskussion mal starten. Mir geht es auch darum, dass man tatsächlich zu Ergebnisse kommt, dass man nicht aneinander vorbeiredet, sondern sich auch gegenseitig, wenn du willst, ein bisschen stellt und sagt, so, jetzt tun wir mal diesen Punkt und die einzelnen Punkte diskutieren. Und deshalb bitte ich die Zuhörer, dass sie den Link, den ich eingeblendet habe, nämlich Contra Vollgeldkritik, da habe ich zum einen die Thesen von Bene, die kurzgefassten Thesen, aufgeschrieben, so wie er es mir genannt hat. Und zum anderen hatte ich mein Kontra. Was mir wichtig erscheint, ist, dass wir uns zunächst mal klar sind, über was wir reden. Sprich, was ist Vollgeld? Was ist das jetzige System? Ich denke, wir sind uns einig, beide Systeme, Vollgeldsystem und das fraktionale Reservesystem, sind beides Kreditgeldsysteme. Bene, ist es okay? Bene? Ja, du meinst jetzt, dass Vollgeld und Fraktionalreservesysteme beides Kreditgeldsysteme sind, oder wie war das? Das Eurosystem, wie wir es jetzt haben, wir reden ja praktisch nicht von irgendeinem System, sondern von einem Eurosystem, das ja als fraktionales Reservesystem betrachtet wird, obwohl es meines Erachtens nicht ganz so stimmt, aber sagen wir einfach das Eurosystem, und verglichen mit einem angestrebten Vollgeldsystem. Mir geht es zunächst mal darum, dass wir uns im Klaren sind, wir reden in beiden Fällen über Kreditgeldsysteme. Ja, das kommt dann auf die Ausgestaltung in dem Vollgeldsystem an. Also, aber beides kann als Kreditgeldsystem oder das Vollgeldsystem kann auch als Kreditgeldsystem konstruiert werden, aber nicht eben zwangsläufig, und so ist es in dem Sinne auch bei vielen nicht vorgesehen. Na, ich denke, alle, die über auf Vollgeld treten, die sagen einfach Kreditgeld, bei dem der Schuldner die Zentralbank ist. Das ist ja im Prinzip der einzige Unterschied. Man könnte sagen, Geschäftsbankenkreditgeld ist ein Anspruch auf Vollgeld, und Vollgeld ist Geld, ist Kreditgeld, bei dem der Schuldner die Zentralbank ist. Ja, so muss man es dann letztlich auch interpretieren, wenn man zur Frage kommt, ist denn das wirklich eine Schuldentilgung, was da stattfindet bei der Umstellung, oder eben nicht. Aber das sehen wir dann. Okay, mir ist wichtig, dass wir nicht sagen, wir reden über Gott in die Welt, sondern wir reden ganz konkret über das Eurosystem und gegebenenfalls über Reformen des Eurosystems in Richtung Vollgeldsystem. Ja, ja, warte mal kurz, Arne. Da hat Piratus gerade einen wichtigen Kommentar gebracht, aber die Staatsausgaben sollen doch schuldfreies Geld sein. Also wir müssen jetzt hier unterscheiden für die Zuhörer. Arne geht schon einen Schritt weiter und definiert das ein bisschen wesentlich weiter als, enger, als es viele Vollgeldreformer tun. Viele Vollgeldreformer stellen das dann eben so hin, als dass das Geld dann eben schuldfrei ist und dann so emittiert wird. Nein, kurzer Kommentar. Es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob Geld über Kredite an Nichtbanken in Umlauf kommt oder ob dieses geschöpfte Geld, wie es hier vorgeschlagen wird, schuldfrei bedeutet nicht, dass das Geld bleibt nach wie vor ein Kreditgeld. Aber es besteht keine Forderungsverbindlichkeit durch ein auslösendes Kreditgeschäft. Wenn ein Kredit gemacht wird, dann läuft es ja so, die Auszahlung generiert auf der einen Seite praktisch die Ansprüche auf Tilgung und Zinsen, und auf der anderen Seite hat gewissermaßen derjenige, der das Geld auf sein Girokonto bezahlt bekommt, hat eine Forderung gegenüber der Bank, entweder Zentralbank oder Geschäftsbank. Und unter schuldfrei versteht man jetzt nur, dass es kein Kreditvertrag gibt, sondern dass das Geld schlicht und einfach über dem Staat zur Verfügung gestellt wird. Das ist das, was ich einmalige Generierung des Geldschöpfungsgewinn nenne. Das ist das Geld, das dauerhaft im System bleiben soll. Ja, aber ich denke, wir sollten jetzt mal Schritt für Schritt vorgehen, so wie die Thesen dann angestellt haben. Ja, alles klar, ja. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir mal gleich mit der ersten These an. Da hast du ja gesagt, Geldmengensteuerung ist herkömmlich auch Zinssteuerung oder Targeting, Inflation-Targeting nicht überlegen. Da habe ich drauf geantwortet, und das ist gar kein Thema oder gar kein Problem des Vollgeldsystems. Das ist eine Diskussion über, wie soll Geldpolitik funktionieren. Und es besteht Einigkeit darüber, dass auch in dem heutigen System, praktisch in dem Nicht-Vollgeldsystem, alle Geldpolitik mit Vollgeld gemacht wird. Nämlich Vollgeld ist es schlicht und einfach das Kreditgeld oder das Geld, bei dem der Schuldner die Zentralbank ist. Also um das nochmal vielleicht ein bisschen weiter zu fassen. Der Punkt, ja, es ist richtig, es geht hier einfach um eine geldpolitische Frage. Ja, wie soll Geldpolitik vonstatten gehen? Woran soll sich die Zentralbank orientieren? Welche Instrumente soll sie nutzen? Und ich habe den Punkt insofern aufgegriffen, als dass die Vollgeldbefürworter viele, also Huber, die ganze, auch in der Schweiz, die Volksinitiative und so weiter, die machen eben damit Werbung, dass wenn man ein Vollgeldsystem hätte, dann könnte man diese überbordende Geldmengenexpansion in gewissen sektoralen Bereichen eben eindämmen. Denn jetzt kann die Zentralbank ja nicht die volle Geldmenge, nicht die gesamte Geldmenge steuern, weil die Banken ja weil die Banken eben über die Geldmenge bestimmen, und in dem Vollgeldsystem würde die Zentralbank vollumfänglich über die Geldmenge bestimmen. Ja. Und Hubers schreibt selber zum Beispiel in seinem Buch, wenn man sich das konkret ansieht, dann schreibt er das auch, ja, Geldmengensteuerung soll sich dann wieder an der Bundesbank orientieren zum Beispiel. Wenn man dann aber in die Literatur schaut, dann zeigt sich eben ganz deutlich, dass selbst die Bundesbank nur vorgeblich eine Geldmengensteuerung betrieben hat, und letztlich empirisch sieht man, dass es eigentlich ein Inflation-Targeting war. Arne, wir haben da keinen Konflikt. Ich habe das nur deshalb aufgegriffen, ja auch in unserem Papier mit Martin, um eben Kritik daran zu äußern, wie viele Vollgeldbefürworter ihre Reform bewerben. Ich glaube, du hast jetzt gerade einen Punkt reingebracht, der sehr wichtig ist, den ich hier nicht angesprochen habe. Und es ist natürlich klar, wenn nur die Zentralbank Giralgeld schöpft, dann hat sie die ganze Beuge im Griff. Jetzt ist es so, dass im Grunde genommen die Geschäftsbanken ihre eigene geldpolitische Agenda betreiben, die teilweise sogar gegen die Geldpolitik der Zentralbank gerichtet sind. Und insofern ist es natürlich klar, dass die Durchsetzungsmöglichkeit und Fähigkeit der Zentralbank durch Vollgeld gestärkt wird. Aber wie jetzt konkret die Geldpolitik gestaltet werden soll, sprich, soll die Zentralbank sagen, wir streben ein Giralgeldvolumen von 1,3567 Billionen an, oder ob sie sagt, wir streben einen Inflationsrate von 2% an, das ist ein ganz anderes Bier. Und das kannst du sowohl in einem Vollgeldsystem als auch in dem derzeitigen System machen. Und ich denke, wir haben da tatsächlich keinen Konflikt, aber ich denke, du müsstest einräumen, dass in einem Vollgeldsystem die Zentralbank in einem ganz anderen Umfang die Geldmenge beeinflussen kann. Ja, wie beeinflussen? Also das muss ja dann konkreter werden. Ja, vergibt sie jetzt die direkt an irgendwen Kredite? Das kann sie heutzutage schon machen. Das ist doch die entscheidende Frage. Jetzt kann sie im Grunde genommen das Giralgeld, das die Nichtbanken benutzen, gar nicht beeinflussen, weil die Kunden sind die Geschäftsbanken und nicht die Nichtbanken. Das heißt praktisch, sie kann immer nur indirekt hoffen, dass die geldpolitischen Entscheidungen, die an die Geschäftsbanken gerichtet sind, dass die in ihrem Sinne weitergetragen werden. Wenn sie natürlich alles Giralgeld schöpft, sprich dort ein Zinstender oder Mengentender oder beides zusammen hat, dann kann sie natürlich einen ganz anderen Einfluss nehmen als in dem bisherigen System. Und das ist der entscheidende Punkt. Das ist diese Form, dass eine Stabilisierung ins System getragen wird. Da hätte ich eine Nachfrage. Ja, ich wollte, also gleich, Piratus, ich antworte drauf und dann kannst du noch antworten. Arne, die Zentralbank kann den Leuten das Geld nicht aufzwingen, ja. Entweder der Staat gibt es über Fiskalpolitik, gibt er neues Geld in Umlauf, ja, das kann er machen, wo dann die Zentralbank parallel die Staatsanleihen aufkauft oder ihm direkt einfach Notenbankkredite gibt. Aber die Zentralbank kann jetzt nicht einfach hergehen und den privaten Leuten das Geld aufzwingen. Aber Piratus, was wolltest du anmerken? Ja, ich wollte genau auf den Punkt hinaus. Ich glaube, man muss immer einen Kreditnehmer haben, um das Geld zu erzeugen, egal ob es jetzt die Zentralbank erzeugt oder die Geschäftsbank. Und von daher sehe ich da eigentlich keinen wirklichen Unterschied, außer dass, wenn ich jetzt, sag ich mal, bei der Bank vorspreche, dass diese Bank sich refinanzieren muss, indem sie sich beliebig oder irgendwie Zentralbankgeld besorgt. Also die Frage ist, welchen Einfluss hast du wirklich als Zentralbank auf die Geldmenge? Und die nächste Frage wäre ja auch, wie entziehe ich denn dem System als Zentralbank das Geld wieder? Wenn es per Kredit erzeugt worden ist, dann laufen die Kreditverträge aus. Aber wenn ich der Staat bin und es angeblich gibt es ja einige Modelle, die das dann schuldfrei dem Staat überlassen, muss er es dann über Steuern wieder reinholen? Nein, Piratus, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Deshalb sollte praktisch diese einmalige Geldschöpfung nicht für die gesamte Geldmenge, sondern nur für den Bodensatz, meinetwegen sprich für 80% oder und so weiter, sein. Das heißt, das Volumen, das die Zentralbank für die Geldpolitik braucht, das sollte natürlich verliehen werden, damit sie nämlich die Geldmenge tatsächlich beeinflussen kann. Denn es ist natürlich klar, das ist, sagst du richtig, wenn das Geld dem Staat einfach zur Verfügung gestellt wird, dann ist es weg und dann kriegt sie das nicht mehr so einfach rein. Es sei denn, wie du sagtest, durch Steuern, aber das würde wahrscheinlich so gar nicht funktionieren. Das heißt, sie muss hier zwei Schienen fahren. Ein Teil, der wird verliehen, ein Teil, der wird im Grunde genommen zur Verfügung gestellt. Okay, ich möchte nochmal aufnehmen, oder Piratus, antworte nochmal. Ja, nee, mir geht es um die Frage, wie steuert die Zentralbank die Aktivität und das Bedürfnis der Kreditnehmer? Das läuft wie überall auf den Märkten über den Preis. Sprich, wenn wir davon ausgehen, dass eine gewisse Flexibilität da ist, sprich, wenn die Zinsen niedriger sind, dann wird mehr Kredit nachgefragt, sind die Zinsen höher, dann wird weniger nachgefragt. Das sind die klassischen Marktmechanismen, die auch hier dann funktionieren. Und praktisch von dem geht auch das heutige System aus. Aber genau die Mechanismen gelten gerade nicht mehr. Ne? Das wollte ich nur darauf hinweisen. Also es ist ja ganz simpel. Die Zentralbank kann entweder direkt die Geldmenge beeinflussen oder sie beeinflusst den Zins. Ja, sie kann nicht beides machen. Und Benedikt, das ist doch klar. Da die Geldmenge selbst kein Endzweck ist, kein Selbstzweck ist, sondern nur Mittel zum Zweck, ist es natürlich vernünftig, dass die Zentralbank, das, was sie heute auch macht, sagt, wir streben meinetwegen ein bestimmtes Inflationsziel an. Wenn diese im Ergebnis die Sache so läuft, dass die Entwicklung unterhalb unserer Linie ist, dann machen wir eine lockere Geldpolitik. Ist die Befürchtung, dass wir dieses Ziel von 2% verlieren, dann werden sie restriktiver. Das heißt, es ist wie beim Autofahren. Da machst du nicht die Augen zu und tust nach der Tussi fahren, sondern die Rückkopplung der tatsächlichen Wirkung beeinflusst die Entscheidungen. Ja, worauf ich jetzt eigentlich nochmal hinaus wollte, ist dieses Argument, dass man damit eben Vermögenspreisblasen oder generelle Fehlinvestitionen eben verhindern kann, eben in gewissen Sektoren. Und wenn ich nicht den Preis, also den Zins steuere, dann und die Geldmenge, dann kann ich zwar in den gewissen Sektoren dann, zum Beispiel im Immobilienmarkt, den kann ich dann zwar dämpfen, aber das würde gleichzeitig wiederum bedeuten, dass in den anderen Sektoren dann nicht genug Geld ist, ja. Und letztlich meines Erachtens bietet es einfach keinen Vorteil gegenüber unserem heutigen System, sondern es sind zusätzliche Regulierungsmaßnahmen abseits der Frage des Geldsystems notwendig. Zum Beispiel die Frage, welche Vermögenswerte dürfen denn die Banken in ihren Bilanzen halten, aber auch oder dann auch die Refinanzierungsbedingungen für gewisse Aktiva oder gibt auch andere Ansätze, dass man direkt für Fonds oder Unternehmen die Aktivseite reguliert und dann gezielt Investitionen verteuert. Also man braucht da andere Wege und nicht die Frage, ja, ob man jetzt hier ein Vollgeldsystem oder ein Schuldgeldsystem hat. Benedikt, da waren wir uns, glaube ich, schon vorher einig. Deshalb habe ich ja gesagt, das ist eine Frage der Geldpolitik und weniger eine Frage Vollgeld oder Kredit oder herkömmliches System. Mein Vorschlag ist, lass uns zur zweiten These übergehen. Das, glaube ich, ist ein wichtigerer Punkt oder ist einer der wichtigen Punkte, die ich im Vollgeld sehe. Du sagst ja bezüglich, wir sind jetzt bei der These 2, bezüglich Bank. Ja. Sind noch zwei Leute am Saalmikrofon. Ich weiß nicht, wenn die zur ersten These noch eine Frage haben, sollte man die doch vielleicht erst dran nehmen. Ein T, da müsstest du rein. Genau, das würde ich nämlich jetzt auch vorschlagen, dass wir die beiden am Saalmikrofon dran nehmen und dann nach den Fragen weitergehen. Wer von euch beiden ist zuerst, der spreche jetzt bitte. Ja, ich war zuerst. Hallo. Dann bitte. Stefan, also die Geldmenge. Was? Weil da steht, die Geldmenge ist kein Selbstzweck, war ja erste These auch, sondern immer nur Mittel zum Zweck. Und die Geldpolitik sollte sich an den geldpolitischen Zielen orientieren und dafür die geeigneten Mittel einsetzen. Ich wollte nur eigentlich eine kurze Anmerkung, was Josef Huber hier, muss ich wieder switchen. Josef Huber hat ja den Begriff der diskretionären Geldpolitik für sich gefunden. Also diskretionär, das heißt im Unterschied zu mechanisch regelgeleiteten Geld- oder Zielinflationspolitik, wo eben die Zentralbank oder Monetative dann, ja, ich denke mal, das damit hat er vor allem im Sinn eben auch jetzt nicht nur an aktive Kreditnachfrager hier irgendwie Geld ausgeben zu können, sondern dann eine Art Geldrefugium oder so, oder wie das Anne genannt hat, Geldterritorium, dass er ganz simpel gesagt halt, die Zentralbank, die Monetative hier einfach Geld emissionieren kann, und das kann man verschiedenartig ja ans Publikum dann bringen, ja. Einfach über eine Bürgerdividende, oder man kann über den Staat dann irgendwie das zur Verfügung stellen, dass man hier gar keinen aktiven Nachfrager eben braucht, mit Sicherheiten oder so, sondern der Staat dann hier selbst über dieses ist es Mittel, also hat es auch als kompensatorische Geldeinschleusung durch den Staat beschrieben, die hier eben ein Geldmengenziel durch die Monetative quasi ermöglicht. Stefan, das haben wir mit Fiskalpolitik gemeint. Ja, die Zentralbank kann dem Staat Geld geben und er kann es dann gezielt für irgendwelche Zwecke ausgeben, das ist klar. Okay, ich habe das ein bisschen anders verstanden vorhin. Macht mal weiter. Gut, dann haben wir Jacker. Jo, moin. Ich muss sagen, ich bin, sorry, an der Ecke, ich bin jetzt etwas spät dran. Ich habe also den Anfang verpasst an dem Punkt. Ja, das ist aber mein eines Problem. Ich habe eine Grundfrage an der Ecke, auch zu den Thesen in dem Punkt. Bleibt ihr eigentlich momentan, sage ich mal, auf der großen Ebene in puncto Geldpolitik und Ähnliches? Oder, weil das ist eine Geschichte, die ich denke, kommt immer zu kurz, und das ist sozusagen eine These, die man noch dazu nehmen müsste, in Zweifelsfalle, das wäre die, ein Vollgeldsystem ist gegen ein Fiat-Geldsystem schlicht nicht konkurrenzfähig. Wieso? Das wäre was ich ausführen müsste, ist nur die Frage, haben wir sowas in der Richtung berücksichtigt oder nicht? Vielleicht kann ich kurz darauf antworten. Ein Vollgeldsystem ist in Anführungszeichen ein Fiat-Geldsystem. Fiat-Geldsystem versteht man ja auch die Geldsysteme, praktisch Kreditgeldsysteme, die in Anführungszeichen Geld aus dem Nichts schöpfen. Was diesen Begriff halte ich für falsch, aber das wird in den Regeln damit gemeint. Aber sowohl das derzeitige System als auch ein Vollgeldsystem unterscheiden sich in dem Punkt nicht. Checker, ja, das haben wir aufgegriffen. Das hat insbesondere Martin im Abschnitt Währungskonkurrenz in unserem Papier. Ich weiß nicht, ob du dir das angesehen hast. Da geht es eben um die Frage, wie würde sich das Vollgeld bei einer Implementierung, bei einer Realisierung verhalten zu anderen Währungsräumen. Und je nachdem, welche Politik da die Monetative eben fährt, fährt es eben durchaus schlechter als mit dem Kreditgeldsystem. Das werden wir jetzt dann auch gleich sehen, wenn es um die Frage geht, ja, was bedeutet es denn, wenn das für das Zinsniveau beziehungsweise für die Anleger? Genau, habt ihr nochmal den Link drauf, dann würde ich da nachlesen, ob die Punkte, die ich denke, drin sind. Mir geht es momentan tatsächlich um den Vergleich zwischen einer Bank, die eben selber Geld schöpfen kann, so wie sie es momentan tut, mit einem Hebel letztendlich, damit ihr Eigenkapital und das, was sie sagen, an Einlagen hat, versehen kann, gegenüber einer Bank, die tatsächlich alles an Krediten hinterlegen muss. Und da ist nämlich tatsächlich ein Unterschied in der Konkurrenzfähigkeit drin, wenn man sich das mal ansieht. Wenn ihr mir eine Referenz gibt, sehe ich dazu und halte mich dann soweit zurück. Kleine Info, oben in dem C von diesem Raum hier, wo oben Grillabend Vollgeldkritik steht, wenn ihr auf das C klickt, findet ihr einen Dropbox-Link zu dem Paper von Bene und könnt das auch dann nachlesen. Ich möchte auch noch anmerken, das ist eigentlich nur die Kurzfassung von unserem langen Arbeitspapier. Das Arbeitspapier wird jetzt aber erst so Mitte März rauskommen. Aber wenn ihr das schon früher haben wollt, dann könnt ihr mich auch anschreiben, dann kann ich euch die vorläufige Version schicken. Und das ist 40 Seiten lang, also da ist das alles ein bisschen ausführlicher als jetzt in dem Artikel, wo wir das für die Zeitschrift alles ziemlich klein pressen mussten. Gut, ist dann zu diesem Punkt alles gesagt und können wir zum nächsten übergehen? Das scheint so zu sein. Gut, wunderbar. Bitte. Okay, hier geht es mir jetzt wieder. Es geht um Bankenranz. Und da sagt Bene, bezüglich Bankenranz bietet Vollgeld keinen Vorteil. Vollgeld kann bei Bankenranz nur dann die innere Stabilität erhöhen, wenn Fristenkonkurrenz erhöht wird. Dies erhöht aber dauerhaft das Zinsniveau. So, zunächst mal möchte ich, dass Klarheit darüber besteht, was verstehen wir unter Bankenranz. Und da habe ich dazu geschrieben, Bankenranz entstehen, wenn Bankkunden befürchten, dass sie ihre Einlagen bei der Bank ganz oder teilweise verlieren. Deshalb heben sie so viel wie möglich von ihren Einlagen ab. Das heißt, sie tauschen Geschäftsbankengeld in Vollgeld oder Geschäftsbankengeld ist auch synonym dafür für Ansprüche auf Vollgeld in Vollgeld. Zunächst mal die Frage, besteht Konsens, dass das unter Bankenranz gemeint ist? Ja, ich habe die Definition ein bisschen weiter gefasst und da auch schon den Effekt mit reingenommen, wenn Anleger ihre Termineinlagen in Sichteinlagen umwandeln und je nachdem kommt man dann zu unterschiedlichen Ergebnissen, aber das können wir ja gleich ausführen, aber ich wäre mit deiner Definition, ja, wenn man das so enger fasst, dann kann man das durchaus so machen, ja. Ich habe, glaube ich, sie mit drin und zwar, ich spreche deshalb von Einlagen und erst später unterscheide ich zwischen Sichteinlagen und meinetwegen Spareinlagen oder Termineinlagen. Das habe ich schon gedacht. Deshalb praktisch vom Ergebnis her komme ich ja auch dazu. Oder auch die Frage, meine These oder mein Kontra ist jetzt, wenn die kompletten Sichteinlagen gar nicht mehr umgetauscht werden müssen, weil sie von vornherein Vollgeld sind, dann ist es natürlich schon die halbe Miete. Das sind immerhin in der Größenordnung für Deutschland 1,4 Billionen. Und das ist natürlich eine ganze Menge Holz. Und man muss ja sehen, dass gerade diese Sichteinlagen, die jederzeit fälligen Sichteinlagen, das ist natürlich das ist die offene Flanke einer jeden Bank. Und wenn diese offene Flanke praktisch nicht mehr existiert, sondern das ist dann nur noch um Spareinlagen, sprich Einlagen gehen, die hinsichtlich der Auszahlung irgendwelchen Restriktionen unterliegt, dann hat nämlich die Bank auch wieder Zeit, sich praktisch zu konsolidieren. Aber, und das muss man natürlich sehen, auch ein Vollgeldsystem würde nicht verhindern, dass wenn Banken dauerhaft unwirtschaftlich handeln, dass die in Zahlungsschwierigkeiten kommen und bankrott gehen können. Deshalb meine Frage, besteht Konsens, dass der ganze Sichtgeldeinlage, dass der schon mal vom Bankenrand ausgeschlossen wird? Ja klar, die Sichteinlagen, ja. Aber man muss sich erstmal fragen, wie ist es denn heutzutage gelöst? Die Zentralbank agiert da als Lender of Last Resort. Und wenn die Geschäftsbank nicht insolvent, sondern einfach nur illiquide ist, dann kann sie sich über die Zentralbankkredite kann sie sich jederzeit Liquidität beschaffen. Die Frage ist jetzt, okay, ja, das ist ja dann trotzdem doof, weil dann die Zentralbank einspringen muss und in dem Vollgeldsystem könnte man dann argumentieren, das wäre dann hier nicht nötig und daher wär ein Vollgeldsystem stabiler. Da muss man wiederum bedenken, was passiert im heutigen System, wenn Leute Termineinlagen in Sichteinlagen umwandeln. Ja, zum Beispiel Gelder, die innerhalb 3 Monate kündbar sind. Da ist es so, dass in unserem heutigen System die Bank keinesfalls zwangsweise Vermögenswerte liquidieren muss, sondern die Sichteinlagen stehen der Bank ja weiterhin zur Refinanzierung der Vermögenswerte der Kreditausreichungen und Aktiva zur Verfügung. Und in einem Vollgeldsystem, da kann die Bank mit den Sichteinlagen eben nicht arbeiten. Das Geld, was wir auf dem Girokonto haben, ist ja nichts anderes, als dass wir der Bank einen Kredit einräumen, einen täglich fälligen Kredit, mit dem die Bank arbeiten kann. Da haben wir einen immensen Vorteil davon, weil wir dann nämlich unser Girokonto zu geringeren Kosten bzw. kostenlos erhalten. Und im Gegenzug bedeutet das für die Kreditnehmer ein geringeres Zinsniveau. Wenn wir jetzt Vollgeld einführen, dann können die Banken mit ihren Sichteinlagen eben nicht mehr Kredite ausreichen. Und das würde bedeuten, dass nur noch, wenn eben ein Sparer sein Geld zur Bank trägt und das dann eben terminlich zeitlich fixiert anlegt über einen längeren Zeitraum, dann will der natürlich einen höheren Zins bekommen, als wenn es einfach nur als Sichteinlage hält. Und das würde dann bedeuten, dass das Kreditzinsniveau sich auf jeden Fall erhöht. Da haben wir ja eine separate Frage dazu, was die Zinsen anbelangt. Die Frage würde ich bitten, lass uns die mal rausnehmen, sondern lass uns mal konzentrieren auf nur Bankenrands. Da würde ich dir zunächst mal sagen, ich gebe dir recht, dass wenn es so wäre, dass in einer Bankenrandsituation, wenn Termineinlage fällig werden, dass die dann praktisch auf den Girokonten liegen bleiben würden, dann wäre das natürlich ein gewisser Vorteil für die Banken. Aber in der Situation eines Bankenrands, da warten ja die Kunden geradezu, bis ihre Gelder fällig werden, damit sie sie abheben können. Das heißt, das, was im normalen Modus funktionieren würde, funktioniert gerade im Bankenrandmodus nicht. Und deshalb meines Erachtens muss man erkennen, dass zunächst mal die erste Sturmflut, die erste Welle, nämlich der Abzug der jederzeit fälligen Sichteinlagen, dass der unmöglich gemacht wird beim Vollgeld, weil das systembedingt ausgeschlossen ist, weil alles Chiralgeld ist bereits Vollgeld. Ja, das würdest du sagen, das ist so okay? Ja, klar, das Argument stimmt. Bitte nicht gleichzeitig das Mikro offen haben, weil sonst gibt's Echos. Sag's bitte nochmal, Bene. Ja, da stimme ich natürlich zu. Die Sichteinlagen, die sind zu 100% sicher, weil ja dahinter immer Zentralbankgeld steht. Okay, das heißt, wir sind hier uns einig. Jetzt geht's nur noch um den nächsten Punkt. Darum, dass man sagt, in einer Situation des Bankenrands, da kann die Bank gerade nicht mit dem Argument kommen, wir hätten ja dann Sichteinlagen. Weil in einer Situation des Bankenrands wird alles abgezogen. Sprich, sobald es fällig wird, wird es nicht. Und deshalb ist meine Argumentation, wenn es so eine Krise auftaucht, dann haben sie die erste Brandmauer, ist nämlich drin. Nämlich kein Abfluss von Sichteinlagen, weil die schon weg sind. Zweitens, die restriktiven Spareinlagen, die irgendwie terminiert sind, da kann jetzt die Bank hergehen und kann im Grunde genommen kann die Ein- und Auszahlungsströme synchronisieren. Darum geht's. Und jetzt zu deinem Einwand mit der Fristenkonkurrenz. Das ist ja im Grunde genommen die goldene Bankregel, dass gesagt wird, dass die große Gefahr bei Banken besteht grundsätzlich darin, dass die Ein- und Auszahlungsströme, dass die nicht mehr synchron laufen und dass deshalb die Bank praktisch in Zahlungsschwierigkeiten kommt. Aus diesem Dilemma kommt sie grundsätzlich nicht raus, wie sie das löst. Das ist dann eine Frage der Politik. Und dieser Teil, der ist dann, ich sag's mal, sowohl im Vollgeldsystem als auch im derzeitigen System ist das so ziemlich die gleiche Show. Ich glaube, Martin wollte sich gerade dazu schalten. Ich kann mal versuchen, ob über Skype. Warte mal. Martin hat gerade gesagt, es gibt immer noch den Unterschied zwischen Bargeld und Sichteinlagen. Das ist natürlich völlig richtig. Bargeld ist das heutige Vollgeld, kann man sagen. Aber dazu würde meine Frage passen. Dann Piratus. Wenn meine Katze aus dem Weg geht, ich hoffe, hört mich, da steht eine Katze dazwischen. Also genau das ist der Punkt. Ich meine, ein Bankrun ist aus meiner Sicht, wenn Menschen zur Bank gehen und ihr Sichteinlagen in Bargeld umwandeln. Das heißt, es geht um Zettel, die gedruckt werden müssen und ausgeteilt werden müssen. Und ich finde da keinerlei Unterschied zwischen einem Vollgeldsystem und einem normalen aktuellen Giralgeldsystem. Wenn die Zettel nicht da sind, dann ist die Bank sozusagen, muss sie zumachen. Und wie das Vertrauen jetzt verloren geht bei einer Bank, ist ein ganz anderes Thema. Das kann natürlich dadurch verloren gehen, weil man weiß, dass Banken das Geld erzeugen und vielleicht über ihre Verhältnisse gelebt haben und dann pleite gehen. Und deshalb holt man sehr Geld runter. Und dann der psychologische Momentum, dass man sagt, okay, jetzt ist es Vollgeld, also diese digitale Zahl auf deinem Konto ist jetzt Vollgeld. Das sollte die Leute beruhigen, dann nicht alles in Bargeld umzuwandeln. Das würde ich gerne mal von Arne erklärt haben, warum das nicht andere Gründe geben könnte, warum Leute mutwillig zur Bank rennen und sagen, wir wollen das jetzt sofort in Bargeld gewandelt haben. Weil das wäre für mich ein Bankrun. Ja, okay. Du hast recht, dass in der jetzigen Situation die Leute Bargeld haben wollen und dass es dann unter Umständen ein Versorgungsproblem gibt. Aber diese Art von Versorgungsproblemen wurden bisher immer eigentlich gemeistert. Aber neben diesem Problem der konkreten Bargeldversorgung kommt ja die Bank noch zusätzlich in Zahlungsschwierigkeiten. Das heißt, wir haben bei dem derzeitigen System zwei Problemkreise. Einmal das konkrete Papier, das beschafft werden muss, sprich die Banknoten. Und zweitens die Zahlungsschwierigkeiten, die die Bank durch die plötzlichen Abzug von Sichteinlagen bekommt. Punkt. Wenn aber jetzt den Kunden gesagt wird, euer Giralgeld in einem Vollgeldsystem ist im Grunde genommen die Buchversion von eurem Bargeld und ist genauso sicher, es kann nicht bankrott gehen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es rational ist, dass nicht mehr so viel jetzt sagen, wir wollen die Lappen in der Hand halten, sondern dass sie sagen, okay, wir haben ja unser Girokonto bei der Zentralbank und da kann nichts schief gehen. Wenn unsere Geschäftsbank den Bach runtergeht, berührt es nicht unser Sichteinlagen. Also das stimmt natürlich, ja, weil jetzt wird es in dem Vorgehenssystem bei Huber oder auch andersrum, ist das Geld, was man auf dem Girokonto hat, das ist jetzt in dem Vollgeldsystem ja wirklich bei der Zentralbank. Das sind 1 und 0 bei der Zentralbank und die unterliegen keinem Solvenz und auch nicht einem Illiquiditätsrisiko. Ich kann zur Zentralbank gehen und kann mir das so oder so immer geben lassen. Der Punkt ist doch, wie relevant ist dieses Problem? Wie relevant ist denn dieses Problem? Wir haben heutzutage ein System, wo die Zentralbank als Lender of das Ressort an illiquide Bankinstitute jederzeit die Liquidität beschaffen kann, die Banken brauchen. Das haben wir in Zypern gesehen, das haben wir in in anderen Fällen heutzutage gesehen. Und man kommt, wenn man dieses Thema diskutiert, ja, die Sichteinlagen, die wären zu 100% sicher, aber das hat Nachteile, das hat gravierende Nachteile, wo meines Erachtens in der langen Frist können die Vorteile, die Nachteile daraus nicht überwiegen, weil eben unser System dadurch ein niedriges Zinsniveau ermöglicht, indem wir langfristige Vermögenswerte, Aktiva, ja, Investitionen, Kredite, die die Bank ausreicht, mit kurzfristigen Passiva finanzieren können. Und in dem Fall von Vollgeld steht den Banken eben stehen die Giralgeldeinlagen, die Sichtdepositen, also die täglich fälligen Einlagen, das sind ja, wie Arne vorhin gemeint hatte, über 1 Billion in Deutschland dürfen es sein, stehen den Banken nicht mehr zur Verfügung. Ja, das heißt, hier wird das Zinsniveau ansteigen. Und das muss man sich halt immer im Blick haben, wenn man sowas fordert. Wie gesagt, meines Erachtens ist die Zinsfrage ist eine separate Frage. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon, was Bankenrands anbelangt, soweit geklärt. Ich glaube, es besteht Konsens, dass zunächst mal, was den reinen Bankenrand anbelangt, dass hier die Sichteinlagen aus dem Schneider sind. Und dass für den Rest der Einlagen, dass da, ich sag's mal, ähnliches Spiel gilt. Können wir das als Konsens nehmen? Ja, der Martin schreibt mal gerade ganz wild auf Skype so, dass er das irgendwie, dass er da gar nicht konform geht, aber man müsste dann halt 50.000 Euro Scheine unterdrucken, dass dann auch jeder sein Zentralbankgeld bekommt, aber klar, letztlich in so einem simplen Fall, dass die Leute an ihr Geld wollen, die zuvor Sichteinlagen haben, dann geht das theoretisch, wenn die gedruckte Menge da ist, das ist schon klar. Da haben wir einen Konsens, aber dass das jetzt ein Vorteil ist, dass dann eine Vollgeldreform rechtfertigt. Wie gesagt, das sehe ich überhaupt nicht so. Das habe ich auch vorhin schon ausgeführt. Okay, dann lass uns einfach in dem Punkt einen gewissen Dissens festhalten, der darin besteht, dass dadurch, dass die Sichteinlagen sicher sind, wird im Grunde genommen der erste Ansturm verhindert und du meinst, dass das nicht so eine bedeutende Rolle spielt. Ich finde, das ist okay. Aus meiner Sicht könnte man dann zum nächsten Punkt gehen. Jo. Willst du dann deinen Punkt vortragen, oder soll ich ihn vorlesen? Ja, warte mal, ich muss das gerade nochmal. Eine Schuldentilgung über Vollgeldreform. Ah, genau, ja. Also die Idee ist ja, dass mit so einer Vollgeldreform in Höhe der Sichteinlagen die Staatsverschuldung abgebaut werden kann. Oder generell, egal welche Verschuldung. Denn das ist auch, wenn man sich das geldmengenmäßig anschaut, ist das so theoretisch auch möglich, je nachdem, wie man das dann interpretiert. Das hat Keox, hat da ja übrigens vor 1,5 Jahren oder so in unserer AG viel, viel dazu bilanziell gearbeitet. Und an der Stelle danke ich auch Keox nochmal für seine tollen Bilanzen und hat das eigentlich ganz gut durchdringen. Und er ist dann übrigens ja zuvor Befürworter gewesen und hat dann erst gedacht, okay, dass das eigentlich ein Taschenspielertrick ist. Aber um das kurz zu beschreiben, wie das vonstatten geht, wenn wir jetzt annehmen, dass wir von heute auf morgen die Mindestreserve auf 100% anheben, dann bedeutet das, dass die Banken ja in Höhe der Sichteinlagen, in dem Fall nehmen wir jetzt an 1 Billion Euro im deutschen Raum, dann würde die Zentralbank dem Bankensektor in Höhe von 1 Billion Euro erstmal die Kredite ausreichen, einfach Zentralbankkredite geben. Und nun ist es so, dass wenn im Privatsektor im weiteren zeitlichen Verlauf eine Schuldentilgung erfolgt, dann die Banken eine Überschussreserve haben. Mit dieser Überschussreserve können sie ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Zentralbank tilgen. Dieser Vorgang wiederum insgesamt bedeutet, dass das Geldangebot innerhalb der Ökonomie schrumpft. Nun hat die Zentralbank die Möglichkeit, über eine Neuschöpfung von Zentralbankgeld entweder über einen Zentralbankkredit an den Staat oder einfach, er überlässt es ihm einfach ohne Kredit, dann kann der Staat das Geld ausgeben. Oder die Zentralbank kauft einfach direkt die Staatsanleihen auf. Dadurch wird dann die Geldmenge wieder auf das vorherige Niveau erhöht Nur dass nun die Sparer, die zuvor Staatsanleihen hatten, die geben das Geld dann zur Bank und die Bank gibt dann da wiederum Kredite an die Realwirtschaft. Somit geht das Ganze über mehrere Perioden und dann kann man in der Tat feststellen, dass die Staatsverschuldung um die Hälfte reduziert wird über diesen Vorgang. Und der Privatsektor eben in selbiger Höhe nun Zentralbankgeld zinslos halten muss, in Form eben von täglich fälligen Einlagen. Und letztlich unsere Kritik daran ist, dass dadurch, dass ja kein Geldvermögen entfernt wurde, heutzutage, wenn Staatsverschuldung reduziert wird, sie wird zwar nur durch Wachstum reduziert, aber theoretisch, wenn man Staatsverschuldung zurückbezahlen würde, dann würde Geldvermögen wirklich entfernt werden. Das heißt, es sind wenige monetäre Ansprüche auf die Realwirtschaft da. In dem Vollgeldsystem hingegen, bei der Umstellung und dann bei der Reduzierung der Verschuldung, ist die exakt selbe Geldvermögenshöhe existent. Dies wiederum bedeutet die gleichen monetären Ansprüche auf die Realwirtschaft und es ist hier nichts gewonnen. Das ist mein Argument, warum man Staatsverschuldung, wenn man sie denn abbauen möchte und man sie nicht über zusätzliches Wachstum abbauen möchte, nur über die Steuerung des Privatsektors abbauen kann, das dann auch Sinn macht, aber nicht über so eine Vollgeldreform, wo dann letztlich nur das dieselben Zinsen wiederum von der gesamten Ökonomie erwirtschaftet werden müssen. Okay, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass praktisch die Staatsentschuldung möglich wäre, und zwar in der Größenordnung praktisch, man könnte sagen, das Maximum wäre der Umfang des Giralgeldes, sprich 1,3 Billionen. Aber das wäre natürlich nicht sinnvoll, weil man sonst keinen wirklichen Spielraum für die Geldpolitik hätte. Das heißt praktisch so 1,1 Billionen, das wäre drin. Und bei so in der Größenordnung von 2 Billionen, die heute die Staatsverschuldung beträgt, wäre eine Reduzierung der Staatsverschuldung um die Hälfte, das wäre ein Wort. Zusätzlich kommen ja noch, dadurch, dass die Geldmenge sich in den letzten 60 Jahren oder man könnte sagen eigentlich immer auch stetig erhöht, einmal weil die Wirtschaft wächst, mehr Geld gebraucht wird und es aus diesem Grund praktisch eine Seignorage in Höhe von 40 bis 50 Milliarden für Deutschland übrig bliebe. Das würde bedeuten, dass einmal der Bundeshaushalt, der hat jetzt einen Schuldendienst in der Größenordnung von 40 Milliarden, der würde um 20 Milliarden sinken, plus die 40, 50 Milliarden obendrauf, sprich 50, 60 Milliarden hätte der Staat bei einer Umstellung pro Jahr zusätzlich zur Verfügung. Und das ist meines Erachtens ein Wort. Der Einwand, den Bene bringt, der ist in einer Richtung logisch, dass er sagt, es wird natürlich, normalerweise ist praktisch die Rückzahlung von, wenn deine Nichtbank eine Bank tilgt, dann wird Geldvernichtung, das heißt die Geldmenge schrumpft. Das Argument ist aber natürlich nicht gültig, wenn ich sage, das, was hier die Geldschöpfung, die hier einmalig realisiert wird, ist der Teil des Kreditgeldes, ist der Teil der Sichteinlage, der sowieso dazu bestimmt ist, dauerhaft im System zu bleiben, weil er die Funktion eines Zahlungsmittels übernimmt. Und von daher gesehen sage ich, Bene, deine Argumentation ist nachvollziehbar, aber genau an dem Punkt sticht sie nicht. Ja, aber was ist denn, du zwingst die Leute dazu, dass sie mit Schuldschein nicht mehr bezahlen können. Momentan bezahlen ist unser Geld praktisch, sind das Schuldscheine, ja. Und wir laufen gut damit. Es ist ein effizientes und tolles System, das ein niedrigeres Zinsniveau ermöglicht. Jetzt kommst du an und sagst, okay, der Staat zwingt jetzt die Haushalte, dass sie nur noch ein Zahlungsmittel verwenden dürfen, und zwar das, was der Staat ausgibt. Es gibt auch eine andere Betrachtungsweise, nämlich, dass man sagt, das hat zum Beispiel Thomas Mayer, der jetzt sein neues Buch Die neue Ordnung des Geldes, so heißt glaube ich, publiziert hat. Er befürwortet ja auch ein Vollgeldsystem aus österreichischer Sicht. Ich gehe da auch nicht mit in seine Argumentation, aber er hat eine ganz interessante Betrachtungsweise geliefert. Er sagt eben, das ist wie ein großer Debt-Equity-Swap, ja. Der Staat wandelt seine explizite Verschuldung um in eigenkapitalähnliches Zentralbankgeld. Zentralbankgeld ist ja letztlich, wie du ja auch, Arne, sagst, eine Forderung gegenüber der Zentralbank. So ist das wie bei einem Unternehmen, dann Eigenkapital des Zentralbankgeld, nur dass es eben nicht verzinslicht ist, ja. Und das bedeutet, der Staat zwingt den privaten Haushalten auf, dass sie nun anstatt den verzinslichen Staatsanleihen nun zinsloses Zentralbankgeld halten müssen, ja. Und da muss man sich dann mal fragen, sind da die Privaten überhaupt bereit dazu, ja? Ich kann in andere Währungen wechseln, ich kann in Sachwerte wechseln. Da muss der Staat muss weiterhin eben das Zinsniveau bieten können, das der Vermögensmarkt fordert, wenn man der monetär-keynesianischen Zinstheorie folgt. Aber auch wenn man eine neoklassische Zinstheorie wählt mit einem natürlichen Zins, ist das auch nicht anders. Die Zentralbank kann eben nicht einfach beliebigen Zinssatz setzen, sondern sie muss sich in einem kapitalistischen marktwirtschaftlichen System immer noch nach den Spielregeln des Vermögensmarktes halten. Ist zwar traurig, aber da kommen wir halt nicht drum rum. Ja, meines Erachtens wird da niemand was aufgezwungen, weil es ist ja so, dass die Geldmenge, die wird ja hier jetzt nicht hochgepusht. Ich rede jetzt von der Chiralgeldmenge. Die Sichteinlagen werden nicht hochgepusht, sondern der Eigentümer wird ausgetauscht. Und man könnte sagen, verkürzt könnte man ausdrücken und sagen, bisher in dem jetzigen System reißt sich die Geschäftsbanken das Chiralgeld als quasi Eigenkapital unter den Nagel. Und dann würde es der Staat machen. Man kann das ruhig klar offen sprechen. Es würde für die Kunden selbst nichts ändern. Die Kunden selbst, die würden, wenn sie Kredite haben, sprich Spareinlagen jetzt aus der Sicht der Kunden, dann werden die ausgetauscht wie bisher auch in Sichteinlagen. Aber Sichteinlagen, oder man kann sagen, generell, das ist die Architektur eines Chiralgeldsystems. Auf der untersten Ebene, sprich auf der Zentralbankebene, kannst du Chiralgeld nur noch tauschen. Sprich, du kannst es in verbrieftes oder verbuchtes oder in eine andere Stückelung tauschen. Aber du wirst es grundsätzlich nicht mehr los. Aber das ist nicht wirklich ein Problem, weil die Geldmenge wächst ja, wenn du willst, nur so, wie tatsächlich auch die Nachfrage ist. Die 1,3 Billionen, die haben wir nicht, oder die haben wir, weil die Nachfrage nach Sichteinlagen diese Höhe hat. Aber jetzt schau dir doch mal an, was würde die Bank machen? Ja, sie hat jetzt eben die Sichteinlagen nicht mehr zur günstigen Refinanzierung da. Entweder sie hat ja drei Möglichkeiten. Entweder sie erhöht für den Anleger, der die Sichteinlage hält, einfach die Kontoführungsgebühr. Ja, dann trägt die höheren Kosten eben derjenige, der das Girokonto hat, und da ja gerade die ärmeren Schichten das meiste Geld ja täglich fällig haben, dann würden die Hauptlast tragen, oder die Bank erniedrigt den Sparzins, oder sie erhöht den Kreditzins, oder sie muss eben eine geringere Bankmarge in Kauf nehmen. Denn diese vier Punkte gibt es. Da hat jetzt Keox, wie ihn die meisten ja hier kennen, hat ja die Arbeitshypothese aufgestellt. Okay, das würde sich dann, man könnte annehmen, das teilt sich dann auf alle Stakeholder aus, also dann auf denjenigen mit dem Konto, den Sparer oder den Kreditnehmer oder dann auf die Bankmarge. Beides alles wirkt sich dann gleichmäßig aus. Ich habe jetzt in unserem Papier haben wir geschrieben, dass es eben nur das Zinsniveau erhöht. beziehungsweise die Kontoführungsgebühren dann eben ansteigen. Und wir haben eben gesagt, okay, die Bankmarge ist abhängig von der Konkurrenzsituation im Bankensektor. Ja, um die Bankmarge zu verkleinern, muss man die Konkurrenz erhöhen und nicht einfach die Kostenstruktur dadurch erhöhen, indem man die Banken bzw. die Haushalte zur Zentralbankgeldhaltung zwingt. Benedikt, ich bitte dich, wir haben ja diesen expliziten Punkt des Zinsniveaus, haben wir als fünften Punkt. Du hast aus meiner Sicht, egal ob zufällig oder nicht, hast du die Reihenfolge deiner Thesen wirklich exzellent gewählt. Meine Bitte, lass uns die Punkte nicht immer miteinander vertauschen. Lass uns die Punkte so abarbeiten und lass uns, wir haben das praktisch auf dem Radar, die Frage des Zinsniveaus, und lass uns die dann am Schluss abarbeiten. Meines Erachtens gehört sie da auch hin. Aber zunächst mal geht es schlicht und einfach daran, ist es eine Tatsache, dass geldmengenneutral, das ist der Punkt, der die Inflation anbelangt, dass geldmengenneutral die Staatsverschuldung um die Hälfte gesenkt werden könnte und dass nach einer erfolgten Reform der Staatshaushalt in der Größenordnung von 50, 60 Milliarden jährlich mehr Spielraum hätte. Und das ist aus meiner Sicht, das ist ein Wort. Wenn man andere makroökonomische Auswirkungen dann von so einer Reform nicht betrachtet und auch von so einer Schuldentilgung, wie sie in dann so einem Fall stattfindet, klar, da stimme ich zu. Das habe ich auch im Papier, haben wir das geschrieben, auf einem weiteren Papier. Das haben wir auch ausführlich dargelegt. Klar, das geht, das habe ich ja auch gesagt. Das ist rein theoretisch, ohne dann andere makroökonomische Variablen zu betrachten, ist das möglich. Denn man muss ja dann aber auch weiterdenken, aber da kommen, wie du meinst, okay, das Zinsniveau machen wir am Schluss. Wenn es das Zinsniveau für den Privatsektor erhöht, ja, was ist dann mit den Steuereinnahmen und so weiter? Ja, und da, wo dann der Geldschöpfungsgewinn dann wiederum vermindert wird und so weiter, aber das sehen wir dann. Was der Staat letztendlich macht mit diesem Spielraum, das ist ja eine politische Entscheidung. Und da hatte ich ja geschrieben, er könnte entweder irgendwelche, die ja notwendige Ausgaben tätigen, wenn er das sieht, oder er könnte sogar Steuer senken. Das heißt, er hat die volle Palette. Aber das ist dann eine politische Frage und ist keine jetzt, was wir hier im engeren Sinne geldpolitisches, währungspolitische Sache. Dann könnte man nämlich zu einem der ganz heißen Punkte kommen, Geldschöpfungsgewinn. Ja, den haben wir ja privat auch schon oft besprochen und wir haben da unsere Differenzen und interessanterweise... Augenblick mal. Kurz, Moment, also es gibt noch zwei Leute am Mikrofon, vielleicht zu diesem zu diesem Punkt. Dann würde ich die in der Reihenfolge drankommen lassen. Wer zuerst aber, bitte zuerst. Oh, ich schon wieder. Genau. Bei 1 Minute 34, 21:34 oder 21:35, ja, meinte Bene, also das kann man vielleicht aber auch in die Nachdiskussion dann hinterher. Ist mir nur aufgefallen, die Position da von Benedikt, dass du das sagst, ja, Staat muss dann quasi den Vermögensmarkt, ja, also funktioniert, er kann nur so agieren, ja, wie quasi der Vermögens, also dieses nach Anlagesumme Kapital und so, dass er da auch attraktiv bleiben muss, also mit dem Vollgeld, wenn der Staat sich da so so quasi mit Vollgeld ausstattet. Und da wäre so bei mir ein klarer Widerspruch, weil, also ich glaube auch bei Josef Huber, ich habe es vorhin erwähnt, die diskretionäre Geldschöpfung, ich glaube, die Intention der Monetative des Vollgeldes ist an der Stelle eine ganz andere als jetzt das zu bieten zu wollen, also quasi ein Substitut zu sein für jetzt 1A, AAA Anlagepositionen oder so in der Bankenbilanz. Das ist, glaube ich, nicht damit, also in keiner Weise das Ziel da. Oder es sollte zumindest nicht die Regel dann sein, das ein Substitut dafür zu sein. Ja, ja, danke. Dazu. Also das können wir später dann nochmal diskutieren beim Thema Zinsniveau. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man sich im kapitalistischen System alles gefallen muss, aber meines Erachtens kriegt man den Vermögensmarkt nicht eben mit so einer Geldreform in den Griff, sondern da muss man mit anderen Methoden rangehen. Das nur so beiläufig. Gut, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wischer ist noch am Mikro. Oh, ja, bitte. Hallo, ich wollte den Punkt nur kurz abschließen zur Reduzierung der öffentlichen privaten Verschuldung. Auch wenn es jetzt hier gerade ein bisschen Diskussion gab, in dem Paper von Bene und Kollegen steht ja auch drinne, ich zitiere, quantitativ reduziert sich in der Folgegeldreform die Staatsverschuldung in Höhe der Sichteinlagen. Das ist die entscheidende Aussage, damit das wollte Arne ja sicherlich auch herausheben, was da im Endeffekt aber wirklich dann real für die Menschen draus wird, das muss dann an den anderen Punkt, wo wir noch zu kommen, besprochen werden. Genau. Okay, jetzt kämen wir zur zum Geldschöpfungsgewinn. Da sagst du ja, Banken erwirtschaften keinen illegitimen Gewinn aufgrund der Geldschöpfung. Das Wort illegitim ist natürlich interpretationsfähig. Zunächst mal, denke ich, sollte man erstmal feststellen, wird da überhaupt ein Gewinn erwirtschaftet? Weil wenn kein Gewinn erwirtschaftet wird, dann könnte man sich die ganze Diskussion schenken. Aber ich schreibe dann als in der Kontraposition, mit jeder Geldschöpfung ist ein Geldschöpfungsgewinn in Höhe des Nominalwerts abzüglich der Herstellungskosten verbunden. Und meine Frage ist, ist das Konsens? Kannst du es nochmal kurz wiederholen? Ja. Mit jeder Geldschöpfung ist ein Geldschöpfungsgewinn in Höhe des Nominalwerts abzüglich der Herstellungskosten verbunden. Beispielsweise, wenn ich mir einen Hunderter produziere und der mich 10 Cent kostet, dann kaufe ich mir Waren im Wert von 100 Euro und habe Selbstkosten von 10 Cent. Und die Differenz ist mein Geldschöpfungsgewinn. Frage, ist das so Konsens? Das ist eine zu enge Definition. Die muss man weiterfassen. Nämlich die Frage ist, wie und an wen kann ich das Geld denn emittieren oder schöpfen? Ja, steht dann im Gegenzug eine Verbindlichkeit gegenüber? Wie ist die Verbindlichkeit beschaffen? Und so weiter. Das sind die wichtigen Fragen. Und so einfach kann man das nicht hinstellen. Ja, zunächst mal, man hat ja mehrere Schritte. Auch beim Vollgeld ist praktisch eine formalrechtliche Verbindlichkeit gegenüber der Zentralbank da. Genauso wie bei den Geschäftsbanken. Das heißt praktisch rein juristisch gesehen ist es eine so eine Verbindlichkeit wie das andere. Nur, dass man jetzt sagt, diese Art von Verbindlichkeiten, diese Sichteinlagen sind nicht dazu gedacht, zurückgezahlt zu werden. Sie können technisch auch gar nicht zurückgezahlt werden, sondern sie sind als Zahlungsmittel gedacht. Und deshalb kann man sagen, zunächst mal ist, wenn Geld geschöpft wird, entsteht ein Geldschöpfungsgewinn. Und dieser Geldschöpfungsgewinn kann auf zwei Arten realisiert werden. Entweder er wird verkauft, wenn man so will. Der wird einmalig realisiert. Das wäre das, wenn das Geld dem Staat zur Verfügung gestellt wird. Zinslos. Die zweite Variante ist, wenn das Geld gegen Zinsen verliehen wird. Dann habe ich im Grunde genommen diese dauernden Zinseinnahmen. Und man kann jetzt, das habe ich an anderer Stelle, habe ich das jetzt ausgeführt, man kann sagen, der Barwert der Zinseinnahmen entspricht dem Nominalwert. Das heißt, es ist gehupft wie geduppt, ob ich es einmal realisiere oder über Zinsen bei angenommener unendlicher Laufzeit. So, das wäre meines Erachtens der erste Schritt, dem man sich klar werden muss, gibt es einen Geldschöpfungsgewinn? Und nochmal meine Frage, ja oder nein? Bei Banken nein. Ich möchte da mal vielleicht darauf hinweisen oder mal von der Perspektive kommen. Axel Grimm kennt ja die meisten hier in der AG. Ich weiß gar nicht mehr, ob er noch da ist, aber er ging ja immer teilweise so weit, dass er gesagt hat, die Bank kann selber eigentlich gar kein Geld schöpfen, ja, außer sie kauft jetzt ein Aktivum an. Aber letztlich ist es immer der Kreditnehmer, der das Geld schöpft, weil die Bank ohne den Kreditnehmer gar kein Geld schöpfen kann. Und man muss sich ja nur mal die Frage stellen, was ist denn jetzt der Unterschied, wenn die Bank ein Aktivum aufkauft und auf der Passivseite die Verbindlichkeit, also das Chiralgeld verbucht? Und was ist der Unterschied dazu, wenn jetzt ein Kreditnehmer, ein Unternehmer sich einen Kredit beschafft? Der Unternehmer bekommt auch einfach das Geld. Und im Normalfall wird der Unternehmer den Kredit immer rollieren, ja, wenn er dieselbe Kreditsumme für seine Vorfinanzierung seiner Inputs hat, dann wird er den Kredit immer rollieren und er hat nur die Zinskosten zu tragen. Und so ist es genauso wie bei einer Bank. Klar, die Bank, die kann sich selber auch einen Kredit verschaffen, kann eine Immobilie aufkaufen, aber sie muss dann auf die Verbindlichkeit auch immer Zinsen zahlen, ja. Sie ist im Wettbewerb hier von einem Geldschöpfungsgewinn zu sprechen wie bei einer Zentralbank, das ist meines Erachtens völlig irreführend und hier werden die Leute einfach nur vereiert. Das heißt, du meinst, der Geldschöpfungsgewinn, der entsteht wie ein Märchen bei der Zentralbank, aber bei den Geschäftsbanken nicht? Ja, die Zentralbank, die muss auf ihre Passivseite, muss sie eben nicht zwingend Zentralbank, muss sie nicht zwingend Zinsen bezahlen. Sie ist in dem Sinne nicht in einer direkten Konkurrenz. Man könnte sagen, okay, sie ist in einer Konkurrenz mit anderen Währungsräumen und so weiter, aber sie ist nicht in der Konkurrenz wie Geschäftsbanken, die um ihre Einleger kämpfen müssen. Das haben wir innerhalb der AG das Thema ausführlich behandelt. Gibt es die entsprechenden Wiki-Einträge? Vielleicht kann das jemand andere mal noch darstellen. So, aber ich habe da eigentlich Benedikt, ich habe bei der Contra, bei diesem Wiki-Papier, da steht im Contra 4 Geldschöpfungsgewinn. Da tue ich auf der Buchungsebene zeigen, wie der Geldschöpfungsgewinn entsteht. Der Streit mit Axel, der ist meines Erachtens, geht er ein Stück weit aneinander vorbei. Es besteht Konsens, dass, um einen Kredit auszuzahlen, brauche ich einen Kreditvertrag. Das heißt, ich brauche zwei Vertragspartner, und beide wollen den Kredit wollen. Sprich, der eine, dass er einen Kredit bekommt, und der andere, der muss bereit sein, die Tilgung und die Zinsen zu zahlen. Punkt. Das ist der Kreditvertrag. So. Aber bei diesem Kreditvertrag entsteht noch nicht die Geldschöpfung, sondern die Geldschöpfung entsteht bei der Auszahlung des Kredits, nämlich der Buchungssatz, Forderung an Kreditnehmer, an Girokonto-Kreditnehmer. Und durch diese Bilanzverlängerung findet die Geldschöpfung statt. Und wir reden über diesen Moment. Und wir reden nicht über dann irgendwas anderes. Ich komme dir ja später, wenn wir über Zinsen reden, komme ich dir ja entgegen, dass die Geschäftsbanken den Geldschöpfungsgewinn mehr oder weniger weitergeben muss. Aber es sind zwei verschiedene Diskussionspunkte, zu sagen, im ersten Schritt entsteht ein Geldschöpfungsgewinn, aber die Bank kann unter Umständen aufgrund von Wettbewerbssituationen nicht halten. Das sind nach meinem Dafürhalten zwei verschiedene Gesichtspunkte. Sind wir uns da einig? Dann müsstest du aber sagen, mit deiner Definition, dass dass ein Unternehmer, wenn er einen Kredit bezieht, letztlich in Höhe der Kreditsumme, die er ausbezahlt bekommt, einen Geldschöpfungsgewinn realisiert und dann die Zinsen, die er zahlen muss, die muss er dann von seinem Geldschöpfungsgewinn abgeben. Nein, der Kreditnehmer tut nur den Geldschöpfungsgewinn zu 100% einsacken, wenn er praktisch illiquide wird, wenn er seinen Kredit nicht mehr zurückzahlen kann. Und dann hat praktisch die Bank hat die schlechte Karten und der ganze Gewinn ging an den Kreditnehmer. Aber das wäre wieder ein Vorgriff auf den nächsten Punkt. In der Wettbewerbssituation muss ein Teil oder wird ein Teil des Geldschöpfungsgewinns abgegeben. Nur der Punkt ist der, du sprichst in der einen Seite immer nur global von der Privatseite. Ich sage, das ist nicht global die Privatseite, sondern der Geldschöpfungsgewinn wird, wenn du willst, von der Bank und den Bankkunden eingesackt. Und dann ist die Frage, ist dieses Einsacken legitim? Ich meine, selbst die Bundesbank, zumindest in ihren Schulungsunterlagen, also es ist eine rein definitorische Sache. Die Bundesbank redet ja zum einen teilweise auch in ihren Schulungsunterlagen von einem Geldschöpfungsgewinn, der da dann entstehen würde, und dann wird halt herunterkonkurriert eben über die Konkurrenz. Ja, ich meine, so kann man argumentieren. Ja, die Frage ist ja, ob hier eben illegitime Gewinne entstehen dadurch, ja, und dann muss man die Konkurrenzsituation betrachten. Okay, lass uns mal versuchen, an dieses Thema gerade mit einer anderen Richtung rangehen. Und zwar, wenn es um die Verteilung des Gewinns geht, da ist es ja, wenn du willst, die Kostenrechnung ist die Domäne, mit der das gemacht wird. Und wenn man jetzt sagt, nach den Grundsätzen der Kosten- und Leistungsrechnung wird der Erlös, das wäre in dem Fall der Geldschöpfungsgewinn, im Verhältnis der Kosten weiterverrechnet. Das heißt, wenn praktisch zwei Abteilungen irgendein Produkt produzieren, dann wird dann nach den berechenbaren Kosten, wird dann gesagt, okay, wenn die eine 60%, die andere 40%, dann wird in dem Verhältnis wird dann auch der Erlös aufgeteilt. Und dementsprechend haben die dann ihren Gewinn. Das ist eine aus meiner Sicht plausible Sache. Jetzt kommt aber der Punkt. Da Chiralgeld ein Null-Grenzkostenprodukt ist, was heißt Null-Grenzkostenprodukt? Null-Grenzkostenprodukt bedeutet, die Herstellung von Chiralgeld kostet mehr oder weniger nichts. Ob die Bank jetzt einen Buchungssatz, einen Kredit gewährt von 1 Million oder 10.000 oder 100.000, das entstehen nicht mehr oder nicht weniger Kosten. Das ist, wenn du willst, der gleiche Buchungssatz, nur ein anderer Betrag. Wenn jetzt die Bank bei der Geldschöpfung keine Kosten hat, dann kriegt sie auch keinen Erlös. Was sind eigentlich die Gemeinkosten? Die Gemeinkosten des Geldsystems ist die Rechtsordnung. Das ist die Rechtsordnung und die Durchsetzung des Rechtsordnung. Man könnte anders sagen, das ist ja das, der Streit, der auch teilweise geht. Geld, Kreditgeld ist ein Produkt des Rechtssystems. Und deshalb praktisch sage ich, wenn jemand legitimer Empfänger vom Geldschöpfungsgewinn ist, dann derjenige, der auch die Kosten hat. Und die Kosten hat die Zentralbank, hat der Staat, wenn du willst, vertreten durch die Zentralbank. Es geht nicht darum, dass man den Banken die Butter vom Brot kratzt und die ihre Zinsen, wenn du willst, aus einem Kreditgeschäft abnehmen will. Aber es geht darum, dass beispielsweise, die Sache ist ein bisschen analog wie mit Raubkopien. Natürlich könntest du argumentieren, was regen die sich auf? Das Herstellen von einer Raubkopie kostet nicht, dass der andere die ganze Programm entwickeln muss. Das ist ja sein Bier. Was soll das? Ich glaube, die allgemeine Rechtsauffassung wäre, dass man sagt, derjenige, der das Programm entwickelt hat, soll dann auch den Ertrag haben. Ja, aber das ist für mich nicht überzeugend. Was ist mit dem Kreditnehmer, der Unternehmer? Der muss auch nichts machen dafür, dass er das Geld im ersten Moment bekommt. Ja, er muss dann Zinsen drauf bezahlen, so wie die Bank dann auch an den Sparer. Ja, stopp mal. Das ist ein Unterschied. Der Kreditnehmer, das Unternehmen, ist nicht der Geldschöpfer. Es ist ganz klar. Das kann man erkennen, wenn man sich wirklich in den Bits und Bytes die Bilanzen vom Unternehmen und der Bank anguckt. Wenn da dem Link folgst, das sind ganz unten, wird es im Detail dargelegt. Ja. Der Buchungssatz bei der Bank lautet: Darlehenskonto an Girokonto ist eine Geldverlängerung, ist eine Bilanzverlängerung. Bei dem Unternehmen, das bucht den Geldeingang als auf der Habenseite auf dem Girokonto und auf der Sollseite auf dem Verbindlichkeitskonto. Nee, das ist auch eine Bilanzverlängerung. Aber da die Geldmenge, die zählt, sind die Verbindlichkeiten bei Geschäftsbanken durch Nichtbanken. Das heißt, es ist ganz klar, die Geldschöpfer ist die Bank und nicht das Unternehmen oder nicht die Nichtbank. Aber was hat denn die Bank effektiv davon, ja? Ich meine, das überzeugt mich nicht, Arne. Wir haben das, ich habe mir die ganzen Buchungssätze, die Artikel, die du da verfasst hast, die habe ich mir ja schon länger mal angesehen. Das ist ja so eine alte Diskussion immer zwischen uns. Und letztlich, ja, kann mich das nicht überzeugen. Vielleicht können da andere von der AG mal einen Kommentar zu sagen, die das vielleicht von mehr von außen betrachten können und ja, aber letztlich wüsste ich jetzt nicht, wer da auch von überzeugt ist von deiner These. Benedikt, vielleicht überzeugt dich folgendes Argumentation. Angenommen, die Geldschöpfung würde mehr kosten als der Nominalwert, beispielsweise bei der Herstellung von 1-Cent-Münzen. Glaubst du, dass die Bank dann Geld schöpfen würden? Die würden so 100% sagen, das ist Aufgabe des Staates. Bei vollkommener Konkurrenz könnte es den Banken auch egal sein, weil nach den Argumenten müssten sie den ganzen Geldschöpfungsgewinn an die Kunden weiterdrücken. Und zwar sowohl an die Sparer als auch an die Kreditnehmer. Die würden je nachdem einen Teil abbekommen. Das heißt, für die Geschäftsbanken würde dann das Argument lauten, das juckt uns nicht so. Aber da man ganz genau weiß, dass wir keine vollkommene Konkurrenz haben, bedeutet es nichts anderes, als dass im Grunde genommen die Banken sehr wohl einen ganz enormen Teil davon einsacken. Und dann, egal ob Kunden oder Bank, wer den Geldschöpfungsgewinn bekommt, es ist meines Erachtens eine Leistung ähnlich wie Bodenschätze. Es ist etwas, dass die Gemeinschaft als Ganzes zugesteht. Weil es ist natürlich auch klar, dass alle Beteiligten müssen dieses Geldsystem annehmen, müssen damit arbeiten. Das heißt, es ist nicht so, dass es eine One-Man-Show ist, sondern das ist, wenn man so will, ein gesellschaftliches Produkt. Und ich sage eben ganz speziell ein Rechtsprodukt. Und deshalb sage ich, es soll nicht irgendwelche Leute speziell den Geldschöpfungsgewinn einsacken, sondern er soll, weil auch die Gemeinkosten von der Gemeinschaft getragen werden, auch der Gemeinschaft wieder zur Verfügung gestellt werden. Das ist die Argumentationsschiene, was die Legitimation anbelangt. Ja, vielleicht einmal das Saalmikrofon. Bitte. Arne, grundsätzlich bin ich bei dir. Das ist bei der Punkt, dass es in dem, wenn ich ein Fiat-System habe gegenüber Vollgeldsystem, ich nehme jetzt mal die zwei Begriffe als unterschiedliche Dinge so trotzdem rein, tatsächlich ein extra Gewinn bei den Banken gibt. Und ich beziehe mich momentan extra auch tatsächlich nur auf das Kerngeschäft, also eben das Ausreichen von Krediten. Also von daher, diesen Gewinn würde ich durchaus als Gewinn bezeichnen, der genau durch die Geldschöpfung extra erzielt werden kann. Und von daher wäre er mir als Geldschöpfungsgewinn zu bezeichnen, okay. Aber dieser Geldschöpfungsgewinn ist nicht von seiner Höhe und so wie er entsteht, das, was du der Meinung reinschreibst, weil du hier von der Nominalgeschichte ausgehst und wir müssen schon eher, sag ich mal, die Realgeschichte annehmen oder besser gesagt, der Gewinn entsteht nicht unmittelbar durch die Schöpfung, sondern erst mittelbar durch den Effekt, den man durch die Schöpfung erzielt. Das heißt, du rechnest hier mit dem Nominalsatz. Der Punkt ist nur, das war die Schöpfung, aber eine Schöpfung hat immer eine Zerstörung auf der anderen Seite. Und diesen Kreis musst du erst schließen. Und dann haben wir immer wieder die Nullsumme. Dann geht dein Nominalgewinn da nämlich wieder weg, weil an der Punkt, wo der Kredit zurückgezahlt wird, so wie wir die Bilanz verlängern, verkürzen wir die Bilanz wieder und wir haben eine Null. Das muss man in der Ecke berücksichtigen und ich kann nicht einfach die Verlängerung als Plus irgendwo reinsetzen und einfach die Verkürzung vergessen. Das ist mein Hauptproblem an der Ecke dabei. Aber dadurch, und das ist auch das, was ich sagte mit am Anfang da rein, mein Ansatzpunkt hatte mit, dass das Fiat-System grundsätzlich einen Konkurrenzvorteil hat gegen das Vollbanksystem. Ich kann natürlich, wenn ich jetzt als Fiat-Bank an der Ecke einen Hebel setzen kann auf mein Eigenkapital, kann ich natürlich einfach viel mehr Kredite vergeben oder höhere Kredite vergeben, das ist eben so wurscht. Und wenn ich damit den gleichen Standardzinssatz bekomme, habe ich im Endeffekt in Summe einen gesamt höheren Zinsertrag erwirtschaftet innerhalb eines gleichen Zeitraums. Also wenn wir sozusagen ein Jahr als Zeitraum nehmen und sagen würden, jawohl, ich schaffe es immer am Anfang vom Jahr, meine komplette zur Verfügung stehende Summe an Krediten direkt auszugeben und am Ende von dem Jahr mache ich Bilanz. Das war so mein Vergleichskriterium, wo ich mal eine Grundrechnung durchgemacht habe zwischen Vollgeld und zwischen Fiat-Geld. Dann war eigentlich das der Punkt. Die Fiat-Geld-Systeme haben hier tatsächlich einen extra Gewinn. Ja, sie erzielen dadurch eine höhere Rendite, einfach indem sie sozusagen praktisch mit dem Hebel 10 zehnmal mehr Kredite ausgeben können, beziehungsweise eine zehnmal höhere Kreditsumme haben als die Vollgeldbank. Da drin ist ein echter Extragewinn, aber nicht in dieser Nominalschöpfung. Das ist ein falscher Punkt, ja, sondern nur da drin. Und diesen Extragewinn, ob er jetzt legitim ist oder nicht legitim ist, ist eine andere Frage. Er ist einfach nur mal da und er kann natürlich jetzt genutzt werden in unterschiedlicher Weise. Die Vergleichsrechnung, die ich hatte, war eben genau der Punkt. Wie gesagt, ich hatte mir einfach nur ein System vorgenommen, einfach nur zwei Banken, einmal Vollgeld, einmal Fiatgeldbank, also in dem System gedacht, völlig ohne Zentralbank, einfach nur die Annahme, sie würden die Kredite ausgeben, sie würden sie nicht also vollständig ausgeben. Und gedacht, okay, 1% von der Kreditsumme, die ich rausgebe, das ist das, wo ich sagen würde, das sind Kosten. Also einfach, was mir der Bankmitarbeiter kostet, der Kreditvertrag kostet und so weiter. Das ist berücksichtigt. Ich habe dann im Endeffekt einen Kreditzinssatz, den ich von meinen Kunden, also als Bank gesehen, verlange. Und einen Zinssatz, den ich meinen Geldgebern, also denen, die hier Einlagen gemacht haben, gebe. Da muss natürlich ein Gewinn dabei zurechtkommen. Und als vierten Punkt, den ich berücksichtigt habe, war ein Ausfall. Also dass eine gewisse Rate von Krediten einfach ausfallen. Und dabei war einfach der Vergleichspunkt, war im Endeffekt das Ergebnis. Ich mache jetzt mal nicht die Rechnung, ich kann auch die Rechnung dann mal irgendwann zeigen, wenn da jemand lustig dran ist. Aber das Ergebnis war einfach, ich kann im Endeffekt als Fiat-Bank es schaffen, dadurch, dass ich einfach ein höheres Volumen habe, im Endeffekt mehr Gewinn zu machen bei mehr Zinssatz, dass ich meinen Geldgebern zahlen kann und gleichzeitig weniger Zinsen von meinen Kreditnehmern einnehmen kann. Das heißt, in der Ecke habe ich eine super Möglichkeit, wie ich eine Vollgeldbank vom Markt verdränge, weil ich mache mehr Gewinn, obwohl ich den Leuten, die mir Geld geben, auch mehr Geld gebe. Also die haben im Prinzip, wenn sie sich fragen sollen, sollen sie ihr Geld bei Vollgeld oder bei Fiatgeld anlegen. Die Fiatbank hat gewonnen, weil die zahlt einfach die höheren Zinssätze. Und auf der anderen Seite, wenn jemand einen Kredit möchte, dann kann ich die Vollgeldbank unterbieten, indem ich einen niedrigeren Zinssatz denen zur Verfügung stelle. Damit mache ich einen extra Gewinn und habe hier wirklich, konkurriere im Prinzip die Vollgeldbank nieder. Den Effekt, was ich aber hatte, ich hatte dann einen zweiten Vergleich gemacht und da war die Annahme Schock. Schock heißt die Ausfallrate und das ist ein Punkt, normalerweise überlege ich mir halt, wenn ich meine Zinssätze mache, welche Ausfallrate von den Krediten erwarte ich und das preise ich natürlich ein, weil das muss ich ja letztendlich wieder in Zweifelsfalle einnehmen. Und wenn ich diese Ausfallrate enorm nach oben gezogen habe, also richtig, war von einer Ausfallrate von 2% auf irgendwo 8 bis 15% an der Ecke, dann habe ich eine Situation geschaffen, in der bei der Vollgeldbank tatsächlich das Grundkapital kräftig angeknackst wurde, aber nicht mehr, und die Fiatbank in einem System pleite war, weil ihr komplettes Eigenkapital weg war. Im anderen Bereich sie eben nicht nur selbst pleite gegangen ist, sondern sogar völlig 100% Verlust hatte in allen Einlagen. Und damit kann ich natürlich eine Kaskade schießen. Ja? Das kann sozusagen in die nächste Stufe gehen, in die nächste Stufe gehen. Damit haben wir genau dieses Domino-Effekt, der eben tatsächlich bei der Fiat-Bank da ist. Das ist im Prinzip ihr Nachteil. Und das ist ein Punkt, den vermisse ich in diesen Punkten 1 bis 5 einfach überhaupt, weil da wäre tatsächlich meiner Meinung nach der Vorteil zum Vollgeld, also vom Vollgeldsystem, es verhindert Kaskaden. Aber im Normalsystem ist es eben einfach unterlegen, weil es eben tatsächlich ein Geldschöpfungsgewinn existiert, aber der existiert eben nicht durch diese Nominalgeschichte, sondern existiert dadurch, dass ich insgesamt mehr Volumen zur Verfügung habe, auf die ich einen normalen Zinssatz kassieren kann und damit insgesamt mehr Gewinn mache. Nur noch, wenn ich da kurz drauf antworten darf. Es ist im Vollgeldsystem nicht vorgesehen, dass weniger Kreditvolumen existiert. Das ist nicht vorgesehen. Also dieses Argument, dann hätten wir weniger Leverage, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und noch vielleicht noch mal eine andere Perspektive. Meines Erachtens ist man hier völlig auf dem Holzweg, wenn man mit der Herangehensweise wie Arne arbeitet. Letztlich, was ist denn der wirkliche Unterschied zwischen heutigen System und dem Vollgeldsystem? Letztlich hat ja die Bank auch keine Kosten dadurch, dass wenn der Sparer jetzt wirklich sein Geld in die Bank trägt und die Bank selber kein Geld schaffen kann, ja, letztlich vergrößert sich einfach die Bilanzsumme, ja. Die Bank muss dafür nichts bezahlen. Sie hat keine Kosten. Sie muss das nicht irgendwie erzeugen, ja. Sie bekommt das dann auch nur einfach, ja. Der Sparer trägt das in die Bank und das ist dann in der Bilanzsumme. Und was die Bank machen muss, sie muss wiederum nur den Sparzins bezahlen. Und auf der anderen Seite erhält sie vom Kreditnehmer den Kreditzins. So, und fertig ist die Geschichte. Da gibt es keinen Unterschied zwischen einem Vollgeld- und einem Kreditgeldsystem. Der einzige Unterschied, den was ich heute schon mal angebracht habe, ist nämlich, dass die Bank in dem Fall in dem Vollgeldsystem Sichteinlagen nicht mehr zur Refinanzierung benutzen darf. Ja? Sichteinlagen haben ja nach Keynes eine Liquiditätsprämie. Ja, man ist liquide. Ist man auch zufrieden, wenn man Sichteinlagen hält und man keinen Zins bekommt, ja? Und man zahlt dann sogar noch teilweise Kontoführungsgebühren und die sind damit zufrieden, ja? Und das hat eben mit der Liquiditätspräferenz zu tun. Und wenn jetzt aber die Bank nur dann einen Kredit vergeben kann, wenn sie einen Sparer braucht, der das zeitlich anlegt, ja, der das mindestens für ein halbes Jahr oder für ein Jahr anlegen muss, na dann gemäß der Zinsstrukturkurve steigt dann eben das geforderte Zinsniveau. So, und das bedeutet dann letztlich höhere Kosten für die Bank. Und wie dann die Bank, wie die Kosten dann weitergibt oder ob sie es von der Bankmarge dann abzwacken muss. Das ist eine Frage, die muss man mal mikroökonomisch betrachten. Das übersteigt auch meine analytischen Fähigkeiten, weil ich das bisher, das hatte ich soweit noch nicht im Studium, ja. Aber da müssten, ja, das ist letztlich der einzige Unterschied. Da muss ich nur kurz reingehen. Wie hebelt eine Bank im Vollgeldsystem? Sie hebelt, indem sie einfach Spareinlagen zunimmt. Was bedeutet ein Hebel? Das bedeutet einfach die Summe von Eigenkapital zu Fremdkapital. Nein, Hebel ist ein Dämpfer nochmal, wenn ich, sage ich, eine Sache mehrfach ausleihe, weil ich muss ja nur die Mindestreserve besichern und das heißt, ich kann das eine Geldpunkt, das ich als Einlage und das ich als Eigenkapital habe, beim Hebel von 10 mal ausgeben als Kredit und bin noch über meiner Mindestreserve, während ich bei einem Vollgeldsystem das nicht kann. Da kann ich maximal einmal diese Dinge ausgeben. Aber das ist die alte Sichtweise der multiplen Geldschöpfung. Das hat die Bundesbank bisher über Bord geworfen, jetzt auch die Bank of England. Da gehe ich auch ausführlich, dann müsste man dir mal die Artikel, was wir auch in der AG verfasst haben, darstellen. Das wollte ich auch darauf hinweisen, Checker. Diesen Geldschöpfungsmultiplikator hat im Grunde genommen die Zentralbank selbst über Bord geworfen, indem sie nämlich die Mindestreserveeinlagen verzinst. Das heißt praktisch, der Endeffekt ist nur der, dass Sicherungen der Geschäftsbanken bei der Zentralbank landen. Das ist der einzige Effekt. Der Geldschöpfungsmultiplikator funktioniert nicht mehr. Aber ich möchte noch mal ganz gerne auf deinen Beitrag eingehen. Ich habe der Geldschöpfungsgewinn entsteht immer gleich zu Anfang. Es ist nur Folgendes. Wenn ich ihn einmalig realisiere, das ist der Fall, wenn das Geld beispielsweise dem Staat kostenlos zur Verfügung gestellt wird, dann kann sie nämlich mit dem geschöpften Geld von meinetwegen 1 Million Waren in 1 Million kaufen. Das heißt, das ist die einmalige Realisierung. Es ist natürlich klar, wenn ich das Geld nicht verkaufe, sondern verleihe, dann ist es nur der Zinsanteil, der den Geldschöpfungsgewinn macht. Und da hatte ich vorhin gesagt, wenn man den Barwert dieser Zinsen nimmt, dann entspricht er dem Nominalwert. Aber das kannst du nachlesen. Das ist eigentlich ein Kapitel für sich. Dann wollte ich nochmal über das Kreditvolumen. Und du kannst natürlich auch argumentieren, wenn der Mediamarkt seine Lieferanten nicht bezahlen müsste, dann könnte er die Bayern billiger raushauen. Und jemand, der praktisch Raubkopien verhökert und nichts für die Lizenzen bezahlt, der macht auch einen besseren Schnitt, kann auch besser umgehen. Ich denke, das ist völlig klar. Nur ist die Frage, ob das der richtige Weg ist. Und wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen fortgeschritten, aber Stopp Wischer wollte noch was sagen. Ja, kurz nochmal rein. Arne, du musst trotzdem auch die Bilanzverkürzung berücksichtigen. Du kannst nicht einfach nur von der Verlängerung reden und es reinnehmen und die Verkürzung einfach vergessen. Ja, das ist das, was du momentan denkst. Da argumentiert Glötzl und Huber und so weiter, die argumentieren da eben so, dass er jährlich die Bilanzsumme so oder so wächst. Ja, das heißt, du hast diesen Tilgungseffekt wiederum nicht. Also so ist dann deren Argumentation. Daraus leiten sie dann wiederum, dass dies mit dem Geldschöpfungsgewinn eben doch gültig ist. Verstehst du, Checker, es ist ja nicht so, dass im Grunde genommen die 1,3 Billionen Chiralgeld, die es heute gibt, dass die auf null zurückgefahren werden, sondern die werden im Grunde genommen stetig erhöht. Und das geht immer so weiter, bis es mal der ganz große Crash kommt. Das ist das, wenn ich die große Schöpfung an der, also so, die Geldmengenausweitung, die wir grundsätzlich haben, wo klassischerweise der Punkt war, die Zentralbank weitet die Geldmenge aus, weil die Warenmenge sich ausweitet. Das wäre diese Geschichte. Okay, da haben wir eine konstante Zunahme an der, ja. Aber dass jetzt jede Bank an der Ecke irgendwo ständig beliebig neues Geld schöpft und es nirgendwo mehr eine Bilanzverlängerung, Verkürzung gibt, das klingt mir aber sehr, sehr, sehr obskur. Also da muss ich echt fragen, ob hier die guten, also die, die hier zitiert, sich nicht völlig verrennen innerhalb von der makroökonomischen Betrachtungsweise und tatsächlich sich im Wald verlaufen. Weil das machen wir jetzt als Wissenschaftler Öffler. Checker, es ist ja nicht so. Es findet genauso Geldschöpfung und Geldvernichtung in einem gewissen Sinne statt. Es werden Kredite vergeben und es werden Kredite zurückbezahlt. Das ist klar. Daran ändert sich nichts. Der Unterschied besteht darin, im jetzigen System haben wir im Grunde genommen Geldschöpfung und Geldvernichtung. In einem Vollgeldsystem hätten wir das, was jeder denkt, wie das Währungssystem funktioniert. Nämlich, dass die Sichteinlagen plus meinetwegen zusätzlich von Banken oder der Zentralbank geliehenes Geld verwendet wird für Kreditvergabe. Das ist ja der Punkt, der meines Erachtens am wenigsten verstanden wird. Die Bank braucht die Sichteinlagen nicht, braucht die Spareinlagen der Nichtbanken nicht, um Kredite zu vergeben, sondern er braucht sie nur zur Verteidigung ihres Geldterritoriums. Kredite in dem jetzigen System werden durch Geldschöpfung vergeben. Ja, aber du hast immer noch besichert, weil ansonsten sind ja tatsächlich keine Einlagen. Also irgendwo passt da was nicht. Und du musst die Verkürzung einfach berücksichtigen. Du kannst sie nicht einfach vergessen, wenn du jetzt sagst von, ja, okay, die gibt's zwar, aber ich schmeiße weg. Also da hast du immer noch diese Lücke. Wenn du diesen Vergleich im Fiat-System nimmst, dann musst du auch die Verkürzung wieder reinnehmen. Wenn du sagst, im Vollgeldsystem, okay, da habe ich Schöpfung eben nur im Sinne der Zentralbank und eben nur die, wie gesagt, diese klassische Geldmengenausweitung da drin, die grob bar gesteuert ist, habe ich kein Problem damit. Okay, da kann ich sagen, da habe ich nur diese steigende der Achse da drin und da liegt der Gewinn bei der Zentralbank. Das sollte er eigentlich momentan auch schon tun. Aber das, was per Kredit geschaffen wird, also wo wir wirklich das sogenannte Fiat-Geld haben, per Kredit geschaffen, und der mit der Kreditrückzahlung wieder verschwindet, dann muss das Verschwinden auch berücksichtigen. Lass uns doch mal noch Wischer. Wischer ist ja auch dran. Aber Checker, meines Erachtens denkst du noch zu arg in diesem Multiplikator-Denken. Ja, ich würde aber nicht... Sorry, ich denke schon in Multiplikator-Denken. Das ist garantiert richtig. Ich sehe aber nicht, warum das Multiplikator-Denken nicht gültig sein sollte an der Ecke. Also sprich, wo jetzt da tatsächlich der Unterschied liegt, warum das plötzlich nicht mehr stimmen soll oder wo man sich da ausgerechnet hat. Also da ist auch ein Punkt von, da hätte ich schwerwiegende Bedenken, ob hier nicht mal jemand wieder über rein makroökonomisch sich verrannt hat. Ganz dumm gesagt. Wischer? Also bezüglich der Ausführungen, die er gemacht hat, bezüglich des Gewinns, würde ich ihm eigentlich 100% zustimmen. Ich finde diese Betrachtung zu sagen, ja, klar, die Banken machen Geschäfte, sie schöpfen Geld und sie kriegen damit in irgendeiner Form einen Gewinn durch ihre Aktivitäten, die sie damit fahren. Aber dass sie damit einen Gewinn machen, liegt daran, dass das System halt so ist. Im Prinzip ist es aber nur so, dass sie eigentlich nur mit ihren normalen Geschäftstätigkeiten Gewinn erwirtschaften. Das hat nichts mit der, und zufälligerweise bei ihren normalen Geschäftstätigkeiten machen sie halt Geldschöpfung. Na gut, was soll's. Aber das ist halt einfach so. Das kann man ihnen halt lassen. Und wenn sie halt schlecht wirtschaften mit dem, was sie tun, dann haben sie halt keinen Gewinn. Und dann war es das auch. Und ich würde darauf dann gar nicht mehr so drauf rumreiten, ob das jetzt gerechtfertigt wäre oder ob das jetzt nicht gerechtfertigt ist. Das System ist einfach so, dass sie damit Gewinne erwirtschaften können. Sie müssen nicht, aber sie können es. Und das war's in der Geschichte. Und das bringt ihnen aber gar nichts, wenn man nur sagt, zu sagen, ja, die können für keine Kosten sich jetzt irgendwie ein Haus kaufen oder so zum Beispiel, also ein Aktiva. Damit haben sie einen Gewinn. Und jetzt haben sie halt dieses Haus, weil sie es besitzen. Na toll, herzlichen Glückwunsch. Aber das würde ich dann nicht als Geldschöpfungsgewinn titulieren. Das führt nur in die Irre. Reaktionen vom Podium, sonst Piratus? Bene, du wolltest was? Ja, ich meine, siehe Kreditnehmer, Unternehmer, da ist derselbe Effekt. Aber ich denke, wir können das Thema jetzt mal ad acta legen und zum nächsten gehen. Aber bevor wir zum nächsten gehen, würde ich noch kurz austreten für 2-3 Minuten, wenn das okay ist soweit. Wir können ja schon mal beiläufig über was anderes darüber reden. Wir können ja vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. Ich hatte ja noch einen Gedanken. Ja, auch direkt jetzt zu dem, was Wischer gesagt hat, also gerade in dem Bereich, wo Banken über Kauf von Aktiva Geld schöpfen, finde ich, haben sie schon einen Geldschöpfungsgewinn oder einen Kaufgewinn im Endeffekt. Denn sie müssen zwar diese Aktiva abschreiben und dadurch natürlich ihren Gewinn wieder reduzieren, aber auf der anderen Seite erzielen sie natürlich auch Gewinne durch Erträge. Und das finde ich ein Punkt, wo Banken ihre Geldschöpfungsfähigkeit schon ausnutzen, um sich zu bereichern. Ja, aber das ist ja dieses Risiko, ne? Naja, aber natürlich ohne, dass das ist halt, du gibst dir selbst den Kredit quasi. Ja klar, aber sie haben das wirtschaftliche Risiko, dass es Erfolg sein muss. Wenn es kein Erfolg ist, das ist genau das, was der Kollege ja vorgesagt hat, wenn es gut läuft, dann machen sie in dem System mehr Gewinn, als sie es normalerweise in einem Vollgeld könnten. Wenn es schlecht läuft, machen sie genauso viel mehr Verlust. Und genauso reduzieren ist es wir nicht. Das auf einen Wettbewerbsvorteil im Wirtschaften, den sie dadurch haben, dass sie sich das Geld selbst erzeugen können. Aber egal, wir können weitermachen. Ja, ein Potentat ist es. Ich glaube, das hat Wischer ganz. Ich wollte noch mal zu dem Punkt kommen. Wir hatten ja diskutiert über die Schuldentilgung und über den jährlichen Seignorage, den die Zentralbank bekommen würde. Es ist natürlich klar, dieses Geld, diese jährlichen 40 bis 60 Milliarden, die fallen nicht vom Himmel, sondern das ist das, was an Geldschöpfungsgewinn der Bank und den Kunden abgenommen wird. Da besteht für mich kein Zweifel. Aber ich wundere mich, dass das nicht als ein wichtiger Punkt gesehen wird, dass genau nämlich das stattfindet. Denn man kann sich darüber unterhalten, man kann sagen, ja, das ist nicht so schlimm, 40 bis 60 Milliarden, da wird noch viel mehr Geld irgendwo rausgehauen. Ich glaube es nicht, sondern ich bin eher dafür und sage, wenn Subventionen, dann sollen die offen übers Parlament beschlossen werden. Aber nicht, dass man im Grunde genommen systembedingt Subventionen abgreift. Der Punkt ist ja eigentlich der, das ist so ähnlich, wenn man Karten spielt und der eine kriegt ein paar mehr, systematisch ein paar mehr Joker zugespielt. Das ist derjenige, der dann mehr gewinnt. Und dann sagen die, ist das ein faires Spiel? Da würde ich sagen, nein. Und der Punkt ist ja der, wenn die These oder wenn die Behauptung stimmt, dass Banken keinen illegitimen Gewinn durch Geldschöpfung erwirtschaften, dann dürften sie bei einer Vollgeldumstellung auch keinen illegitimen Verlust erleiden. Und das, denke ich, wenn man dann unterm Strich die Sache sieht, okay, wenn die Befürworter oder wenn diejenigen, die sagen, es gibt gar keinen Geldschöpfungsgewinn oder der ist nicht so bedeutend, dann können sie auch sagen, wenn die Sache umgestellt wird, dann können sie auch keinen Verlust erlitten haben. Wenn sie keinen Gewinn haben, können sie keinen Verlust haben, wenn es wegfällt. Aber wenn dadurch der Staat pro Jahr einen Finanzierungsspielraum von 40 bis 60 Milliarden hat, dann würde ich sagen, das ist ein Wort. Das ist mehr als 10. Zinsniveau. Also ich bin jetzt schon wieder da. Also wir können dann zum Zinsniveau gehen, weil das ist nämlich genau der Punkt. Das ist nicht einfach nur ein Gewinn, ohne dass keiner Verlust hat. So. Jetzt kommen wir zu diesem ganz, ganz wichtigen Punkt, Wachstumszwang und Zinsniveau. Und da hast du ja ganz kurz gesprochen, Vollgeld löst keinen Wachstumszwang und verringert auch nicht das Zinsniveau, eher das Gegenteil. Ich denke, die Kiste mit dem Wachstumszwang, die ist bei uns in der AG schon längst abgehakt. Es gibt keinen Wachstumszwang. Das lassen wir gleich. Gehen wir zu dem Punkt Zinsniveau. Und ja, ich möchte noch kurz zum Wachstumszwang. Ich meine, ja, wir haben das gut in der AG aufgearbeitet. Das, was ich in dem Artikel, also wer den Artikel gelesen hat, da habe ich ja schon sowas etwas wie, also da habe ich das auch erstmal widerlegt, ja, mit der üblichen Zinsfabel. Und dann aber schon so erwähnt, okay, ja, es gibt hier einen gewissen Wachstumszwang, einen abgeleiteten in dem Sinne, als dass wenn jemand, als das monetäre Sparen eben von Einkommen, egal ob Kapital oder Arbeitseinkommen, entweder nämlich zu steigenden Investitionen führt und dadurch zu Wachstum, also monetäre Sparen, wenn es zu Investitionen führt, dann führt es zu Wachstum. Oder aber Mangel, wenn monetäre Sparen nicht zu Investitionen führt, sondern einfach zu Stilllegung von Geldern sozusagen und zu einer Minderung der aggregierten Nachfrage, dann eben zu einem Unterbeschäftigungsgleichgewicht. Dann ist man jetzt in der Debatte drin zwischen Neoklassik und Post-Keynesianer und so weiter. Aber das meinte ich praktisch mit Wachstumsnotwendigkeiten, Wachstumszwang dann in dem Sinne. Weil die wissenschaftliche Arbeitsgruppe Nachhaltiges Geld, ich habe das ja schon mal hier gepostet, auch auf der Mailingliste, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, dass das ausführlicher beleuchtet in dem Papier. Und dann eben noch, ja, was ist, wenn der Zins oberhalb der Wachstumsrate ist? Es gibt so eine, in der Wachstumstheorie gibt es eine goldene Regel der Kapitalakkumulation und da ist eben das optimale Pro-Kopf-Einkommen nur dann gegeben, wenn der Zinssatz gleich der Wachstumsrate entspricht. Und wenn der Zinssatz oberhalb der Wachstumsrate ist, dann hemmt das eben Investitionen und führt das nicht zu einem optimalen zu einem optimalen Kapitalstock und damit zu einem optimalen Konsum. Und da könnte man dann auch sagen, okay, ja, der Zins in dem Fall ist hier ein Problem, aber die Frage ist halt, wodurch ist der Zins determiniert und kann man das überhaupt über irgendwelche Geldsystemsachen lösen oder muss man da an generell mit anderen Instrumenten ran? Genau, so ist das eigentlich, so ist eigentlich die Herangehensweise gewesen. Dazu hätte ich eine Anmerkung. Ich halte diese Betrachtungsweise für sehr, sehr geschickt gewählte Propaganda, weil du ja dann mit diesem optimalen Zinsniveau im Prinzip dafür sorgst, dass die Einkommens- und die Vermögenssituation genauso gleich bleiben kann, wie sie aktuell ist. Also quasi eine Stabilisierung des Ist-Systems, vollkommen unabhängig davon, ob das Ist-System wünschenswert ist oder nicht. Ist das richtig? Ein super makroökonomisches Ergebnis. Ja. Andersrum gibt es ja die Argumentation, okay, wenn der Zinssatz jetzt kleiner der Wachstumsrate ist, okay, dann gibt es Ponzi-Spiele oder Ähnliches. Aber letztlich gibt es auch ja Leute wie Schulmeister oder so, die eben argumentieren, okay, in den 50ern, 60ern, 70ern war eben Zinssatz teilweise kleiner als der Wachstumsrate und dadurch haben sich eben realwirtschaftliche Investitionen eben außerordentlich gelohnt und man müsste wieder zu so einer Situation zurück. Ähnliche Überlegungen gibt es auch beim Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung mit Gustav Horn, kennen ja viele, da geht die Argumentation auch in eine ähnliche Richtung. Es gibt aber in der Neoklassik gibt es noch in der Wachstumstheorie aber auch eine Argumentation, dass aufgrund der Zeitpräferenz der Zinssatz trotzdem legitimerweise oberhalb der Wachstumsrate sein kann. Die Argumentation gibt es auch. Also man kann sich da eigentlich auch beliebig bedienen wieder von Theorien. Und letztlich, was dann wahr ist oder muss man dann für sich selber entscheiden. Ja. Okay, wollen wir dann jetzt zum Zinsniveau kommen. Nochmal zu diesen klassischen oder Modellen. Da haben wir ja zurzeit diese Diskussion mit Saltenmechanik etc. Da, glaube ich, kam ein ganz wichtiger Aspekt hoch, nämlich die unzulässige Problemverschränkung. Das heißt, dass man hier, indem man Probleme verschränkt, sie als Zusammenhänge betrachtet, dass man dann zu Situationen kommt wie Neutralität des Geldes etc. und dann auch zum Beispiel optimales Zinsniveau. Das ist meines Erachtens eine Diskussion für sich, die man innerhalb dieser Saldenmechanik diskutieren sollten. Ich glaube, da könnte noch manche erhellender Gedanke kommen. Aber lass uns jetzt ganz konkret zu dem Punkt kommen, den du schon immer angesprochen hast, höheres Zinsniveau. Da sage ich, jeder monetäre Vorteil, wie zum Beispiel der Geldschöpfungsgewinn der Geschäftsbanken, wird in Abhängigkeit der Wettbewerbsverhältnisse weitergegeben. Bei vollständigem Wettbewerb und es vollständig in Anführungszeichen, müsste jeder Vorteil weitergegeben werden. Das heißt, die Banken hätten nichts vom Geldschöpfungsgewinn, sondern der Geldschöpfungsgewinn würde bei den Kunden, sprich Darlehensnehmer und Einleger, landen. Bei schwachem Wettbewerb wird entsprechend weit weniger und zugunsten des Gewinns der Banken. Und dreimal, meine Sachen, darf man raten, wie stark oder schwach der Wettbewerb jetzt ist. Und allein die Tatsache, welche Gewinne die Banken machen und das ganze Spiel mit den Derivaten ist nichts anderes als ein Geldschöpfungsspiel. Läuft nämlich daraus hinaus über den Geldschöpfungsgewinn und dann am Ende der Fahnenstange den zu privatisieren. Und deshalb sage ich, ja, das ist korrekt, dass ein höheres Zinsniveau entsteht, weil die 40 bis 60 Milliarden, von denen wir oben gesprochen haben, die der Zentralbank über Vollgeld bekäme, die kommen ja nicht von ungefähr. Aber, und das ist jetzt der andere Punkt, im Detail wird es noch besprochen, diese Verteilung oder diese Geldschöpfungsgewinne in unterschiedlichen Situationen führen zu erheblichen Wettbewerbsverzerrungen. Da ist dieses Paper, das ich ganz oben in diesem Wiki-Beitrag gemacht habe, in diesem Paper wird im Detail darauf eingegangen, was diese Wettbewerbsverzerrungen, wie diese zu führen. Und ich sage, wo liegt eigentlich das Problem, dass derjenige, der einen Nutzen aus einem Produkt sucht, auch den Preis bezahlt? Und dass diejenigen, die die Arbeit haben, auch entsprechend entlohnt werden? Das ist nämlich das gleiche Spiel, wo gesagt wird, oh, die ganzen Arbeiter in Fernost, die 50 Euro im Monat bekommen als Lohn, das können wir nicht mehr, dann würde die Nachfrage einbrechen und so weiter. Sei geschenkt, selbst wenn sie einbrechen, haben die einen Anspruch auf einen anständigen Lohn. Und deshalb sage ich genauso, ja, selbst wenn der Zins steigen sollte, es ist gerechtfertigt, dass an denjenigen der Ertrag fließt, der auch die Kosten hat oder den Aufwand hatte. Ja, letztlich ist das auch in gewisser Weise auch eine normative Frage, wie du schon meintest. Okay, möchte ich das jetzt einfach haben, dass jetzt hier der Staat um jeden Preis irgendwie eine höhere Seniorage wirtschaftet oder nicht? Aber ich möchte mal von der anderen Sichtweise angehen. Ich habe bisher schon mal ausgeführt, ja, die Banken können über die Sichteinlagen, die eben keine Verzinsung erfordern, ein geringeres Zinsniveau ermöglichen, das an die Kreditnehmer weitergeht und dadurch höhere Investitionstätigkeit und höhere Beschäftigung im Privatsektor ermöglicht. Wenn man jetzt durch so eine Vollgeldreform diesen Mechanismus entfernt, dann, Arne, wie du schon richtig sagtest, werden dann die höheren Kosten durch die nun fehlende günstige Refinanzierung über die Sichteinlagen, müssen dann die Kosten weitergegeben werden oder die Bankmarge verkleinert sich. Ja, und das ist dann abhängig von der Konkurrenzsituation. Letztlich aber bedeutet es, wenn wir jetzt mal annehmen, dass es dann an alle irgendwie so ein bisschen anteilig weitergegeben wird. Ich erinnere da nochmal an Georgs Hypothese, ja, dass dann jeder zum gleichen Anteil die Kosten trägt. Dann bedeutet das nun mal, dass zum einen die Sparzinsen sinken, dass sich der Kreditzins erhöht und dass sich die Kontoführungsgebühren erhöhen. Das bedeutet erstmal im internationalen Kontext, dass möglicherweise Portfolio-Umschichtungen stattfinden zugunsten anderer Währungen oder in der geschlossenen Volkswirtschaft, wenn das Zinsniveau nicht mehr dem Vermögensmarktgleichgewicht entspricht, dann wird in Sachwerte umgeschichtet. So, jetzt ist halt die Frage, wie viel Spielraum hat denn die Zentralbank heutzutage? Wenn man die Währungshierarchie nach der monetär-keynesianischen Theorie hernimmt, dann haben die Hartwährungsländer, also die hochentwickelten Länder, haben dann sehr viel Spielraum. Sie könnten die Zinsen viel, viel stärker senken als es Schwachwährungsländer, Entwicklungs- und Schwellenländer die Möglichkeit haben. Ja, das würde aber wiederum bedeuten, meines Erachtens, ja, man muss sich halt entscheiden. Mache ich das dann, wenn ich jetzt für eine höhere aggregierte Nachfrage sorgen möchte, mache ich das dann gezielt über Steuern, wo ich gezielt an gewisse Vermögende rangehen kann, wo ich an die Milliardäre rangehen kann und jetzt nicht den kleinen Mann über höhere Kassenhaltungskosten schröpfen muss. Ich muss nicht das, also das ist halt letztlich die Frage, ja, wie sorge ich für höhere aggregierte Nachfrage? Mache ich das über so eine Geldreform, wo ich dann Auswirkungen habe auf den Kreditzins, auf die Kontoführungsgebühren und auf den Sparzins, oder mache ich das eben gezielt? Und ich befürworte eben eher die letztere Variante, dass man das gezielt macht und nicht über so eine Geldreform, wo man letztlich einen riesen Aufwand hat, aber meines Erachtens nicht zielgerichtet eine ordentliche Politik, eine ordentliche Wirtschaftspolitik oder Politik fahren kann. Okay, Bene. Ich finde, du bist so ein bisschen Rosinenpicken in deinem Argumentation. Du sagst einerseits dieses globale oder diese Ausschüttung der Geldschöpfungsgewinne an Bank und Kunden und als Argument führst dann heran die Investitionen. Warte mal, es ist für mich kein Geldschöpfungsgewinn. Es ist für mich der Fakt, dass die Einleger sich Depositen den Banken als Kredite zur Verfügung stellen und die Banken dadurch weniger Kosten haben und dadurch ein niedrigeres Zinsniveau ermöglichen können. Ja. Das wird den Banken genommen, beziehungsweise den Einlegern. Bene, das ist dasselbe in anderen Worten. Dieser Zinsvorteil oder dieses geringere Zinsen, die dann weitergegeben werden, ist nichts anderes als dieser Geldschöpfungsgewinn. Da ist kein Unterschied. Du benennst es nur anders. Aber du kannst es ja daran erkennen, dass wenn du ein Vollgeldsystem ist, müssen die Geschäftsbanken jeden Kredit quasi refinanzieren zu 100% und sonst nicht. Aber dieser Vorteil an geringeren Zinsen, da denke ich, muss man differenzierter dran gehen. Wer kriegt diesen Vorteil? Und da sage ich, okay, wenn er an Spekulanten geht, ist es erwünscht oder nicht erwünscht? Da würde ich sagen, eher nicht erwünscht. Wenn er an die Realwirtschaft geht, dann würde ich sagen, eher erwünscht. Wenn er an die Sparer geht, dann würde ich sagen, mal so. Das ist sowohl erwünscht als auch unerwünscht. Und beim Kauf von Sachvermögen oder Wertpapieren, an deren Besitzer auch höhere Preise, das ist eher unerwünscht. Das heißt, du hast in der Situation Auswirkungen, die teilweise erwünscht und teilweise nicht erwünscht sind. Und dann sage ich, wenn ich die erwünschten Subventionen, weil die Zinssenkung ist nichts anderes als eine Subvention, dann bin ich mehr für offene Subventionen, sprich, dass ich meinetwegen über die KfW-Bank ganz konkret verbilligte Kredite an Realinvestitionen gebe, denn dann kann ich sogar noch einen Tuck drauflegen, weil ich nicht dieses Gießkannenprinzip habe. Und praktisch nach wie vor, es ist ein Stück weit natürlich auch dann Überzeugung. Aus meiner Sicht, Geld ist ein öffentliches Gut. Wenn man diese Überzeugung teilt, dann sagt man, der monetäre Vorteil aus dem Chiralgeld sollte daher, sowie der monetäre Vorteil aus Zentralbankgeldschöpfung als Jürgen Rasch dem Staat zufallen. Das heißt, das ist der entscheidende Punkt. Und ich bitte euch, guckt nochmal in das Paper von Gölzl heißt der, der tut hier sehr, sehr differenziert diese praktisch Vor- und Nachteile, wem fließt was zu, darstellen. Und dann kann man nach meinem Dafürhalten sehr wohl zu einer anderen Schlussfolgerung kommen als du. Ja, das kommt von den Vollgeldbefürwortern immer, wenn ich diese Kritik anbringe. Ja, da kommt dann, ja, aber man kann ja differenzieren. Man kann dann ja wiederum über Regularien kann man das wieder alles super hinbiegen. Aber das ist halt genau mein Punkt, was ich sagen will. Man kann heutzutage diese ganzen Punkte über Regularien, ja, ich kann über Eigenkapitalvorschriften, ich kann über diverse andere Lenkungsmechanismen, kann ich die Banken dazu bringen, dass sie die und die Investitionen nur noch tätigen können. Ja, ich kann gewisse Geschäftsbereiche einfach verbieten. Ich kann unterschiedliche Kostenstrukturen in den Banken oder in Fonds und so weiter einführen. Das geht alles. Dazu brauche ich nicht diese Riesenreform. Diese Riesenreform ist ja unterm Strich eine absolute Vereinfachung des gesamten Bankensystems. Jetzt ist es so, die ganzen Bankzentren bei den ganzen Geschäftsbanken, wenn es nur eine kontoführende Stelle gibt, dann hast du aus jetzt zig Buchungssätze, die sehr umfangreich sind, jeweils ein Buchungssatz und jeder greift darauf zu. Das heißt, du hättest ein Echtzeitgeldsystem, das jeder sofort die Daten sieht. Das heißt, du würdest einen Synergieeffekt allein im technischen Bereich des Bankenwesens bekommen. Und allein das wäre schon das Vollgeld wert. Und dann muss man ja sagen, die Vollgeldreform ist, wenn du so willst, eine überfällige Reform bei der Gründung der Reichsbank. Was ist da passiert? Früher haben die Geschäftsbanken die Banknoten gedruckt. Und aufgrund der ganzen Auswüchse, die jetzt nicht anders sind beim Chiralgeld, wurde den Geschäftsbanken die Geldschöpfung durch Banknoten entzogen. Und nichts anderes in Grün ist die Forderung nach Vollgeld, dass man sagt, den Geschäftsbanken wird es entzogen. Es war ja in meiner beruflichen Lebzeit war diese Umstellung in den 60er Jahren die Einführung des Girokonto für jedermann hat im Grunde genommen diesen Windfall for Profit den Banken beschert. Gäbe es keine Computer, gäbe es diese ganze Thematik nicht. Ich möchte nur kurz, Martin schreibt auf Skype, bei Einführung von Vollgeld steigen zuerst die Zinsen, dann geht Produktion und Beschäftigung und Einkommen zurück und dann soll der Staat oder die Kreditbank versuchen, die wirtschaftliche Aktivität zu erhöhen, Fragezeichen. Dann ist bereits aber das BIP und somit auch die Steuerbasis geringer, das wird so nichts. Aber Arne... Stopp mal, ich glaube, das ist ein ganz toller Einwand. Wie haben wir es denn heute? Wie hoch ist der Zentralbankzinssatz? Ich glaube, 1/4 oder 0,5% oder irgend sowas. Das macht den Kohl nicht fett. Das heißt, du kannst ja geldpolitisch, kannst du ja gerade, ich glaube, in den letzten 20, 30 Jahren hat der Zentralbankgeldsatz praktisch von diesen 0,25%, ich glaube, der hat sogar mal 3 oder 4% oder noch mehr betragen. Hast du ja einen großen Spielraum. Und es ist doch natürlich klar, dass man jeden Schock bei einer Umstellung vermeiden sollte, sondern dass im Grunde genommen eine Umstellung, dass die seamless praktisch, dass die ohne Verluste, Reibungsverluste geht. Sprich, es wäre doch überhaupt gar kein Problem, wenn es geldpolitisch sinnvoll und zulässig wäre, zu sagen, man steigt mit einem ganz niedrigen Zins ein und tut dann, je nachdem, wie man das haben möchte, und wie ich schon vorher gesagt habe, der Realwirtschaft, der könnte man hier nach wie vor besondere Kredite einräumen. Es ist doch der Finanzsektor, der hauptsächlich von der ganzen Kiste profitiert. Und der Finanzsektor mit den Finanzprodukten, da sehe ich keinen Grund, warum die von der Allgemeinheit subventioniert werden. Ja, letztlich ist das meines Erachtens müssten die Vollgeldbefürworter zeigen können, dass der Effekt der höheren Seniorage nicht in dem Maße konterkariert wird durch dann die negativen Effekte, sei es auf Kreditzinsebene, sei es auf Sparzinsebene, sei es auf Kontoführungsgebührebene und Unsicherheit, dass diese Faktoren das nicht konterkarieren. Ja. Letztlich mit dem DSGI-Modell von Kumhoff, er geht ja noch einiges weiter, er bringt dann noch eine Bürgerdividende rein, die er aber über eine viel, viel höhere Seniorage realisiert und so weiter, das findet man dann noch ausführlicher in dem Arbeitspapier von uns. Aber meines Erachtens können die Vollgeldbefürworter das einfach nicht ausreichend zeigen. Und was mich auch am meisten stört ist, dass, klar Arne, du jetzt nicht unbedingt so, aber dass oft einfach Sachen behauptet werden, die einfach überhaupt nicht in dem Maße stimmen. Und da werden die Bürger einfach zum Narren gehalten, meines Erachtens. Ich wollte noch mal zu deinem Punkt praktisch dem Nachweis kommen. Du könntest sagen, okay, in diese 60 Milliarden Spielraum pro Jahr, die werden einfach in Steuersenkung umgewandelt, damit praktisch der Status quo erhalten bleibt. Und ich bin mir sicher, heute muss man allein aufgrund der Größenverhältnis, muss man ja ganz klar sagen, der Geldschöpfungsgewinn geht zum größten Teil in Richtung reiner Finanzsektor und diesen großen Geldvermögen. Das sehe ich eben nicht so, weil diejenigen, die ja von ihrem Portfolio anteilmäßig den größten Anteil in Sichteinlagen halten, das sind ja gerade die unteren und mittleren Einkommen. Großen, die können ihre Portfolios teilweise so diversifizieren, die brauchen ja keine große Transaktionskasse, sondern die können beliebig in geschlossene Fonds längerfristig ihr Vermögen investieren. Ja. Benedikt, da habe ich dann einen Punkt jetzt nicht verstanden. Meines Erachtens für Lieschen Müller beziehungsweise für 70% der Bevölkerung, da würde sich auch doch hinsichtlich der Sichteinlagen gar nichts ändern. Im Gegenteil, die würden wahrscheinlich, wenn die Kontoführung bei der Zentralbank ist, eine kostenlose Kontoführung kriegen. Das heißt praktisch, sie kriegen jetzt ihre Einlagen nicht verzinst und würden sie später auch nicht verzinst bekommen. Wo liegt da der Unterschied? Und wer checkt dann immer gegen, dass die Überweisungen auch passen? Das macht dann wieder die Bank, klar. Welche Überweisungen passen? Meines Erachtens wird heutzutage immer noch kontrolliert bei den jeweiligen Banken, wenn jemand eine Überweisung tätigt, dass das mit dem Empfänger und so alles stimmt. Das läuft ja nicht einfach nur mit dem Rechner 1-0 und gut, sondern da gibt es ja schon noch Sicherheitsmechanismen und die Kosten halt. Gemach. Das würde natürlich, wenn du alles unter einem Rechner verbunden hättest, sowieso wegfallen, weil du kannst dann natürlich sofort online prüfen, ist der Empfänger da, ist das Konto da, ist es noch aktiv etc. Das heißt, du hättest die Fehlerrate würde hier deutlich sinken, weil wenn du jetzt praktisch Online-Banking oder irgendwas machst, kriegst du sofort gesagt, mein Gegenüber gibt's oder gibt's nicht. Das heißt, die ganze Kiste für das Gros der Leute, die würden doch gar nichts merken von dieser Umstellung. Ja, dann solltest du dich, also ich meine, dieser Punkt ist ja spannend, wenn man da irgendwas effizienter gestalten kann in Sachen Clearing und Bezahlungssystem generell. Aber dann solltest du das unabhängig von den anderen Faktoren, die man hier mit diesem Folgethema immer verbindet, dann solltest du das mit der Bundesbank oder da dann in diese Richtung forschen. Aber das dann mit anderen Dingen zu verquicken, das halte ich nicht eher zielführend. Nein, ich muss ja ehrlich sagen, für mich so der Tenor jetzt, warum Vollgeld, ist schlicht und einfach, dass der Geldschöpfungsgewinn beim Staat landet und nicht bei den Kunden und bei der Bank. Das ist mal für meine Begriffe der erste große Bogen. Der zweite, kann ich sagen, ist eine Stabilisierung des Gesamtsystems. Wir haben über Bankenrand gesprochen, über den Teil. Der dritte Punkt, den ich sagen würde vom Vollgeldbefürworter ist, die Zentralbank bekommt wieder die Hoheit über die Geldschöpfung zurück. Nämlich wenn 99% der Zahlungen mit Geld gemacht werden, das nicht von der Zentralbank stammt, dann muss man sagen, die Zentralbank ist in dem heutigen Kontext nur noch, wenn du willst, Kartellführer für die Zinsen, aber die Geldpolitik machen die Geschäftsbanken. Und der nächste Punkt wäre aus meiner Sicht der, dass man sagt, du könntest natürlich, wenn du im Grunde genommen eine kontoführende Stelle hast, das Gesamtsystem drastisch vereinfachen. Und es könnte im Grunde genommen, jeder von vornherein hätte seine Girokonten. Punkt. Und die hat ein Leben lang, verliert sie nie, egal was passiert. Ja, da sind wir dann bei derselben Erkenntnis wie Jens Reich in seinem Aufsatz. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Jens Reich ist jetzt übrigens auch bei der Bundesbank gelandet, aber er hat das eben auch so hingestellt, er ist jetzt einfach ein dann aber auch eine normative Frage, so wie es du, Arne, gemeint hast. Ich teile das so nicht unbedingt, sondern man muss sich schon auch wirklich die Einzelheiten angucken, was kommt dabei raus, was bedeutet das auf den jeweiligen Märkten, was bedeutet das für jeden Einzelnen, wenn so eine Reform umgesetzt wird. Und ich denke, der Zuhörer muss sich einfach ja jetzt weiterhin so selber dann die Sachen aufnehmen und sich selber eine Meinung bilden und hoffen mal, dass wir so ein bisschen so einer gewissen Klärung beigetragen haben und jeder Einzelne vielleicht besser für sich beurteilen kann, ob jetzt ein Vorgeldsystem wirklich eine Verbesserung bietet zum heutigen System oder eben nicht. Jo, interpretiere ich das richtig jetzt als die Schlussworte? Der Checker ist ja noch im Saalmikrofon. Ja, den wollte ich sowieso noch aufrufen. Ich dachte bloß von eurer Seite jetzt erstmal. Checker bitte. Okay, also einerseits finde ich die reine Fokussierung auf Sichtanlagen zu gering, weil letztendlich auch normale Sparer haben sowas wie Sparbriefe und ähnliches, die eigentlich nicht mehr unter Sichtanlagen fallen, weil die Laufzeit oder Kündigungsfrist eben länger ist wie ein Monat. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, was mir momentan in der Ecke zu kurz kommt, beim Vollgeldsystem, ich gebe dir an, wie gesagt, grundsätzlich recht, dass ich eben sage, ja, wie gesagt, eher auf den Multiplikatoreffekt begründet, dass es da tatsächlich einen extra Gewinn gibt, wenn eine Bank Geld schöpfen darf selber im Vergleich zum Vollgeldsystem. Da kann man sich jetzt fragen, wie wird dieser Gewinn letztendlich verteilt, wo landet er? Da kann ich sogar auch noch mit dir nachziehen, dass du sagst, ja, wenn man das bei der Zentralbank macht und über die unterschiedlichen, also über Senken von Steuern oder sowas, kann man das, sag ich mal, gezielter an die interessanten Stellen, also an die, in dem Fall, sag ich mal, für die Gemeinschaft wichtigeren, für die Gesellschaft wichtigeren Stellen leiten, von mir aus auch, kann ich noch halbwegs mitfolgen, aber ich habe noch das Inselproblem. Also deine Situation funktioniert natürlich nur, wenn die ganze Welt auf Vollgeld geht. Weil ansonsten hast du einfach das Problem, dass wenn es tatsächlich, und da genügt einfach zu sagen, jawohl, es gibt eben einen Gewinn für ein Finanzunternehmen, ist völlig egal, wie er sich jetzt tatsächlich, also wo seine Ursache drin ist, wenn es den tatsächlich gibt, dann, und wir würden das zum Beispiel nur in Deutschland, nur in Europa machen, dann hätten eben natürlich die Finanzsysteme außerhalb von Deutschland, außerhalb von Europa einen Konkurrenzvorteil gegenüber den Innen, wenn wir Innen hier Vollgeld haben und außen nicht. Du sprichst hier einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, diese internationale Verflechtung. Sollen wir den vielleicht nochmal kurz jetzt andiskutieren? Es ist ja sicherlich richtig, das hatte ich ja angedeutet, dass ich sage, wenn Mediamarkt oder wenn jemand jetzt eine Konkurrenz zum Mediamarkt aufnimmt und die Waren klaut, anstatt sie beim Großhändler zu kaufen, dass der natürlich den Mediamarkt an die Wand spielen würde. Und ähnlich würden wir ja so eine Situation bekommen. Der Punkt ist ja der, wenn ein Vollgeldsystem eingeführt wird, dann wären alle Angebote von Euros, sprich Ansprüche an Euros, die außerhalb irgendwo gemacht werden, das heißt, wo die Kontoführung nicht bei der Zentralbank ist, wäre Falschgeld. Und die müsste natürlich genauso radikal bekämpft werden. Und wenn du das nicht zulässt, dass im Grunde genommen jetzt Falschgeldproduzenten im Ausland zugelassen werden, analog zum Bargeld, dann kriegst du die Sache wieder in den Griff. Wenn du es aber sagst, okay, es bezieht sich nur auf die Grenzen des Euroraums, und wenn Falschgeld außerhalb des Euroraums dann gedruckt wird, sprich Falschgeld, Chiralgeld, dann drücke ich alle Augen zu und die Hühneraugen mit. Und dann habe ich natürlich schlechte Karten. Das geht natürlich nicht, aber auch im Ausland werden Banknotenfälscher verfolgt. Und genauso müsste das dann passieren. Und die Durchsetzung wäre natürlich relativ einfach, indem du sagst, alle Banken, die Sichteinlagen in Euros anbieten, haben keinen Kontakt mehr zu dem Euroraum. Direkt oder indirekt, die werden grundsätzlich ausgeschlossen, weil man gesagt hat, das sind Falschmünzer. Aber es muss ja nicht in Euro geführt werden, das Konto. Ich kann genauso gut tausche Euro gegen Dollar und parke das Ding jetzt, damit wir eben auch eindeutig außerhalb Europa sind, und parke das Ganze in den USA und habe dann wieder da meinen Zinsvorteil. Die Anlage wird da besser verzinst, weil die eben genau diesen Arbitragevorteil da haben und mir deswegen ganz günstigere Konditionen machen können. Also damit kommst du nicht ganz aus der Nummer raus. Oder du kriegst erheblich interessante Währungseffekte. Du kannst natürlich in dem Zusammenhang auch hergehen und sagen, das Ganze muss immer über Märkte laufen, sprich über kontrollierte Märkte laufen. Dass diese Over-the-Counter-Geschäfte direkt, dass das wegfällt. Und dann kannst du natürlich über einen entsprechenden praktisch Aufschlag des Geldschöpfungsgewinns, das kannst du ja berechnen. Das wären genauso die 1-2%, könntest dann drauflegen und hättest dann die Sache neutralisiert. Habe ich meine Bedenken, weil ich würde versuchen, sozusagen so früh wie möglich, wenn ich Überschussgeld habe, es im Prinzip ins Ausland, in der Ecke, wie gesagt, über Währungswechsel zu transferieren. Einmal draußen ist es draußen, habe ich so lange, bin ich sozusagen von dieser Problematik befreit und kann ja irgendwie dann auch wieder ein Stückchen wieder reintauchen, wenn ich brauche. Und dann müsstest du tatsächlich diesen Währungswechsel, also diese Wechselfunktion sehr stark kontrollieren an der Ecke und die natürlich auch über sonstige Mechanismen finden kann. Ich kann natürlich über andere Vermögenswerte sowas eben tauschen. Also wie gesagt, ich kaufe Aktien oder sonst irgendwas. Und von daher habe ich da so meine Zweifel, dass du das einfach auf diese Tour als Falschgeld wirklich markieren kannst. Okay, ich glaube, da ist das Schulleben noch. Hallo, hört man mich? Ja. Ja. Also ich habe heute größte Teile zugehört. Ich finde, dass beide Parteien das falsch aufziehen. Und zwar wird es auch über die Seniorage aufgezogen. Der erste Einwand gegen dich ist folgender. Wenn das so einfach ist, dass man mit einem Federstrich Realvermögen kauft und selber das Geld produziert, dann frage ich mich, wieso die Banken nicht schon längst die gesamte Grundstücke Deutschlands oder der Welt unter sich reißen. Denn es kostet nichts, sie müssen keine Zinsen zahlen, und wenn sie auf dem irgendwo, von mir aus von der Landwirtschaft bis zu den teuersten Grundstücken der Stadt schlicht und ergreifend Pacht und Miete kassieren, also ohne Bau, nur allein schon die Pacht, dann die werden die Herrscher der Welt. Es gibt Beschränkungen des KWG, die kenne ich nicht so genau. Also das geht nicht, dass die Banken sozusagen durch Geldschöpfung Realvermögen kaufen. Das halte ich für ausgeschlossen, sonst wären sie schon längst die Herren der Welt. Also im buchstäblichen Sinne, ja. Dann tappst du immer rum um die Seniorage und du vergisst nur, beide vergessen eine wichtige Funktion. Was ist Geld? Geld ist nichts anderes als eine soziale Institution, die dazu führt, dass Tauschverhältnisse nicht unmittelbar erfolgen müssen, sondern auch sowohl über Dreiecksseiten als auch über die bis in die weite Zukunft gehen. Diese soziale Funktion geht nicht ohne Kosten und die kann und geht nicht ohne Information. Hätten wir sozusagen einen Tempel, in früheren Zeiten, glaube ich, hat Geld sogar so angefangen, hätten wir einen Tempel mit allwissenden Priester, die den Leuten da tief ins Herzen schauen können, und die würden schreiben, der Hubertus, der ist für so viel, wenn er was sagt, ist es so viel wert, weil er genug da hinten hat und er wird es halten, dann bräuchten wir keine Banken, ja. In diesem Fall ist es nichts anderes wie eine Kreditversicherung höherer Ordnung. Wenn ich jemandem was verkaufe und er zahlt nicht sofort und ich nicht sicher bin, ob er zahlen kann, ja, dann habe ich ihn bei der Kreditversicherung. Das Geld erspart mir sozusagen diese Kreditversicherung, weil ich sofort das Geld kriege und dann unter Umständen später bei ihm oder bei einem anderen kaufe. Der wichtigste Punkt wurde hier ausgelassen, nach meiner Meinung, und zwar die Frage der Steuerung. Bei diesem Fiat-Geldsystem, was wir jetzt haben, durch die Entwicklung der Technik, ist die Zentralbank zum richtigen Kastrat geworden. Ja, sie kann machen, was sie will, aber die Zinsen entscheiden letzten Endes die Banken. Gibt es keine Nachfrage, dann gibt es keine Zinsen. Gibt es hohe Nachfrage, dann kann sie Zinsen erreichen. Es gibt zwei charmante Sachen mit dem Vollgeldsystem. Das ist erstens, dass man das Risiko für Leute, die nichts anderes wollen, heute eine Leistung erbringen und die Gegenleistung in nahe oder ferne Zukunft selber auf dem Markt zu verlangen, also auf gut Deutsch das Tauschgeschäft, das Leistungsgeschäft, das hundertprozentig abzusichern. Diese Funktion wäre dann, wenn mein Vollgeldsystem hätte, wo die Bank sozusagen nicht pleite machen kann mit dem Sichteingang, wäre gegeben. Das ist okay, da spricht nichts dagegen. Und die zweite wichtige Funktion eines Vollgeldsystems ist nicht die Seniorage. Das kriegen wir genauso gut, wie wenn die Zentralbank innerhalb eines Fiat-Systems dem Staat einfach mit Zinsen oder ohne Zinsen über die Banken oder ohne Banken dem Staat Geld leiht und im Grunde genommen endlos prolongiert. Den Fall haben wir doch schon bis jetzt gehabt, wenn man bloß die Geschichte guckt. Der Hauptpunkt ist nur folgende, dass dann, wenn wir ein Vollgeldsystem haben, der Staat in seinen Institutionen und von mir aus über die Zentralbank in der Lage ist, auf einmal echte Geldpolitik zu machen. Er könnte vorschreiben, er könnte genauso gut sagen, und das, der alte Wechsel war ein Beispiel für ein quasi Real Money Phänomen. Ja, man konnte letzten Endes, wenn mit der Schöpfung nicht klar gekommen ist, konnte man das Geld einreichen und dann musste man die Zinsen die Diskontzinsen bei der Bank zahlen. Und dieser Diskontsatz hat durchgeschlagen. Das heißt, die Zinssteuerung beim alten System hat funktioniert. Und auch eine Geldmengensteuerung wäre da. Also indem man zum Beispiel die Zentralbank sagt, jede Bank, die für einen Kredit Geld vergeben will, muss es bei der Zentralbank leihen. Sie könnte die wirtschaftliche Aktivität steuern, indem sie die Menge festgibt. Und dann werden sich die Banken drum prügeln. Und die Zinsen entsprechend der Nachfrage werden sich einstellen. Oder sie könnte den Zinssatz vorgeben und dann würde die Wirtschaft entscheiden, wie viel Geld sie dafür nimmt. Also das waren meine Gedanken. Die Seniorage, das sind Luftgeschäfte, glaube ich. Die echte Seniorage, die wirklich echte, ist entweder, dass der Bank wie in Sambia sozusagen Geld druckt und seine Beamten zahlt, also auf gut Deutsch Inflation, ja, oder wie früher mal in den alten Staaten, da wurden Münzen geprägt und der Präger hatte die Seniorage oder der Staat hatte die Seniorage. Im Grunde genommen hat er einen Teil der Münzen für sich behalten. Gut, das war ein langer Vortrag. Danke für eure Geduld. Also das ist ja letztlich derselbe Ansatz mit der Münzprägung, ist das letztlich die Übertragung ja dieses Prinzips auch auf elektronisches Geld. Also in dem Maße ist die Analogie, denke ich, schon gültig. Aber wie gesagt, ich muss jetzt dann auch eigentlich bald gehen. Ich weiß nicht, sollen wir dann hier abschließen oder mag noch jemand was sagen? Wir können ja den offiziellen Teil abschließen und dann kann man ja, wer möchte, kann ja dann noch ein bisschen so insgesamt diskutieren. Aber von meiner Seite her, ich möchte mich bei allen Zuhörern bedanken. Ich möchte mich bei dir, Bene, bedanken. Ich fand es sehr, sehr schade, dass er sauber nicht mitdiskutieren wollte. Nämlich seine Meinung hätte mich natürlich auch sehr interessiert. Und ich finde, solche Diskussionen brauchen wir in unserer AG. Ja, er konnte nicht. Er wollte schon. Oder ich weiß nicht, hast du, oder wie hast du es gesagt? Genau, das erste, ja. Er hat ja zugehört, aber ich hätte ihn gerne auch aktiv gesehen. Ja, ich soll ihm auch hier, habe ich gerade das Skype bekommen, schöne Grüße in die Runde ergeben von ihm. Und ja, ich möchte mich auch nochmal bedanken und ich möchte auch noch erwähnen, ja, ich bin sehr offen an die Geschichte rangegangen. Ich war ja anfangs auch sehr optimistisch bezüglich der Vollgeldreform und Keox hat auch wichtige Arbeit geleistet, auch gute Diskussionen hatte ich mit ihm und letztlich ist einfach meine Meinung, man darf den Leuten nicht Sachen versprechen, die dann so gar nicht haltbar sind und man muss sich eher, wenn dann, auf wichtigere Dinge konzentrieren und das ist einfach eine Flanke, die in die Irre führt, meines Erachtens. Ja, dann danke ich auch von meiner Seite allen Teilnehmenden. Und wünsche uns noch einen schönen Abend an dieser Stelle. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East Meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.